Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallihallo, herzlich willkommen zu Omega Tau, eine neue Episode, eine weitere Episode aus der Omega Tour Nord. Dieses Mal geht es um unseren Besuch auf Helgoland, beziehungsweise auf der Hermann Marwede, dem Seenotrettungskreuzer auf Helgoland. Auch in dieser Episode haben wir wieder zwei Teile, einen Gesprächsteil, den wir mit unserem Gast quasi im Büro, in diesem Fall in der Messe des Seenotrettungskreuzers aufgenommen haben, und einen zweiten Teil, wo wir dann über das Schiff gegangen sind und uns das Schiff im Detail angeguckt haben. Wie üblich, im ersten Teil gute Soundqualität, zweiter Teil nicht ganz so toll. Das heißt also, gegebenenfalls den ersten Teil in der U-Bahn anhören, den zweiten Teil eher in ruhigen Umgebung. Unser Gast in dieser Episode, Jörg Rabe, Vormann, Klammer auf Kapitän, Klammer zu, auf der Hermann Marwede. Und wie üblich starten wir eben damit, dass er sich vorstellt. Also mein Name ist Jörg Rabe, ich bin 52 Jahre, bin der Vormann hier auf der Hermann Marwede. Das ist der größte Seenotkreuzer in der deutschen Bucht von der DGZS, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und wir sind hier auf unserer Station auf Helgoland. Okay. Und vielleicht ganz kurz zur DGZRS. Sie sind ja zuständig für die Search and Rescue, die Seenotrettung für die ganze deutsche Küste, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja gut, ich meine, die Gesellschaft hat natürlich jetzt über die gesamte Küste überall ihre Station mit kleineren und größeren Fahrzeugen verteilt, und das ist jetzt praktisch die vorgelagerte Hochseeinsel in Helgoland, und unser Bereich ist sicherlich erstmal um diese Insel hier rum. Wenn das nötig ist, dann werden wir natürlich auch eingesetzt, das kann bis zur holländischen Grenze sein, das kann bis zur dänischen Grenze sein. Und das gesamte bundesdeutsche Hoheitsgebiet, was den Seeraum angeht, nach Nordwesten raus. Mhm. Und die DGZRS ist ja ein Verein, durch Spenden finanziert, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich dachte eigentlich immer, die Rettung von Schiffbrüchigen wäre Aufgabe der Küstenwache. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, wie das zusammenspielt? Naja, das ist eigentlich so, dass die Gesellschaft diese Arbeit schon seit 1865 macht. Eigentlich auch eigenständig, ohne fremde Hilfe. Und das hat sie sich eigentlich bis heute so erhalten. Und das heißt, das ist unser maßgeblicher Job, und den machen wir bis jetzt noch. Mhm. Ne? Die anderen machen da selbstverständlich auch, wenn es nötig ist. Ja. Aber für uns ist das immer noch der Job. Das heißt, also Seenotrettung ist ja vermutlich eine hoheitliche Aufgabe, denke ich mal. Ja. So wie die Polizei und die Feuerwehr und der Krankenwagen. Ja, genau. Und das wurde quasi an Sie delegiert. Genau, genau. Genauso wie auch das Rote Kreuz von mir aus den Krankenwagen in bestimmten Städten fährt. Ja, genau, genau. Ich meine, das fing damals mal mit dem einen oder anderen Seenotfall an, wo dann wichtige Leute auch gesagt haben, Mensch, da muss man was für tun. Und dann haben die sich dafür stark gemacht. Dann wurde die Gesellschaft ins Leben gerufen. Und das hat sie also bis heute fortgepflanzt. Ne? Mhm. Das heißt, die Besatzung hier und die gesamte Besatzung der DGZRS sind alles Freiwillige? Nee, wir sind schon fest angestellt. Okay. Nur die Gesellschaft selber bekommt praktisch das Geld über die Freiwilligkeit, also durch Spenden und Nachlässe und Bußgelder. Ah ja. Und daraus hat sich der ganze Seenotrettungsdienst entwickelt und finanziert sich auch. Mhm. Ne? Und wir sind praktisch fest bei der Gesellschaft angestellt. Ne? Das heißt, die Gesellschaft ist ja für die gesamte Küste zuständig. Ist nicht so wie bei den Krankenwagen, dass in der einen Stadt das Rote Kreuz das macht und in der anderen Stadt macht es der Arbeiter-Samariter-Bund oder wer auch immer, sondern sie sind für die gesamte Küste. Ja, genau. Okay. Also das geht praktisch von Holland bis Dänemark hoch, hier in der Nordsee und in der Ostsee auch alles, was deutsche Küste ist, macht alles die Gesellschaft, auch länderübergreifend. Da gibt es überhaupt keine Probleme innerhalb Deutschland und eigentlich auch mit den benachbarten Rettungsgesellschaften genauso wenig. Mhm. Wenn da jetzt also irgendwelche Einsätze sind, die im Grenzbereich sind, dann fährt einfach derjenige hin, der am schnellsten dran ist, und dann arbeitet man definitiv zusammen. Ne? Ja, klar. Es gibt ja da diese 20-Meilen-Zone, die quasi die hoheitlichen Gewässer eines Landes definiert. Sind Sie dann nur für diese 20 Meilen zuständig oder weiter raus? Nee, also wir sind für das gesamte bundesdeutsche Gebiet zuständig. Das heißt für uns eben auch, dass wir ganz weit raus in den sogenannten Entenschnabel, also das hoheitliche Gebiet hier in der Nordsee sieht mit ein bisschen Fantasie aus wie ein Entenschnabel, geht so um die 180 Meilen Richtung Nordwesten raus. Und wenn da draußen irgendwie ein Notfall ist, dann würden wir da auch rausfahren. Okay. Ne? Und die Tatsache, dass ausgerechnet auf Helgoland der größte Kreuzer steht, der vermutlich am See tauglichsten ist, ich weiß es nicht, da kommen wir nachher drauf zurück, hat eben auch damit zu tun, dass sie, wenn es weit draußen einen Unfall gibt, dann auch derjenige sind, der ganz rausfährt. Ja, also seetauglich sind sie nur alle Fahrzeuge, die die Gesellschaft hat, nur es ist eben, wie gesagt, die vorgelagerte Insel und gerade hier auch in diesem Bereich sind natürlich sehr viele große Fahrzeuge unterwegs, große Container, große Fahrgastschiffe, die jetzt auch über die gesamte Nordsee fahren, und wenn da eigentlich mal ein größerer Schadensfall ist, hat man einfach gesagt, da braucht man auch ein adäquates Rettungsfahrzeug, der im Notfall eben auch jede Menge Leute übernehmen kann, und darum wurde eben auch dieses Konzept hier gebaut. Bevor wir dann im etwas größeren Detail über dieses Schiff hier reden, können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben, was für Schiffe die Gesellschaft sonst noch so hat? Das hier ist ja der größte, 46 Meter. Was gibt es da sonst noch? Ja, also wie gesagt, dieser ist der größte mit 46 Meter Länge, mit 9250 PS verteilt auf 3 Maschinen. Ja, die nächste Größe, das ist dann die 44 Meter Größe. Die ist dann ein bisschen kleiner, sieht noch ein bisschen anders aus. Sind auch vom Prinzip her schon ältere Schiffe, die auch im Laufe der nächsten Zeit ersetzt werden. Dann kommt die 27 Meter große Klasse und dann geht es runter bis zu ganz kleinen Einheiten von 9,50 Meter, 8,50 Meter. Das ist dann ungefähr die Größe wie unser Tochterboot. Okay. Und die Motivation für die verschiedenen Größen, sag mal, blöd formuliert, hat es einfach was mit dem Geld zu tun, um das da ist, um die Schiffe zu bauen? Oder wieso gibt es die verschiedenen Größen generell? Haben die verschiedene Aufgaben? Fahren die verschieden weit raus? Oder? Ich sage einfach mal, das ist die Wichtigkeit der Station. Also wie ich vorhin schon sagte, wir sind hier ein bisschen vorgelagert. Daher wurde hier der größte Kreuzer jetzt gebaut für dieses Seegebiet. 27 Meter Kreuzer haben wir zum Beispiel auf der Elbe. Elbe ist eben auch ein Fahrwasser mit sehr viel Verkehr Richtung Hamburg und aus Hamburg raus und in den Nordostseekanal. Genauso wie auch in die Jade rein, da ist ein großer Tankerhafen, wo unter Umständen mal ein Großschadensfall passieren kann. Dann wird da auch ein großes Containerterminal noch gebaut. Das heißt, da muss dann auch ein größeres Fahrzeug hin. Genauso wie Borkum auch. Borkum als Anfangspunkt der gesamten deutschen Bucht, da ist ein größerer. Und so ist das im Grunde in der Ostsee drüben genauso. Nicht? Da ist auch sehr viel Verkehr, nicht? Und da sind eben auch Schwerpunkte, jetzt zum Beispiel Sassnitz, wo momentan noch ein 44 Meter Kreuzer ist, der demnächst durch einen weiteren großen auch ersetzt wird. Und ein weiterer 44 Meter Kreuzer ist momentan auch um Fehmarn rum. Da ist auch Fährverkehr Richtung Dänemark und zurück. Und das sind so die wichtigen Stationen, wo eben jetzt auch größere Schiffe gebaut werden. Und ich sag mal so die kleinen Inseln, wo nicht so fürchterlich viel Verkehr ist, da werden eben ganz kleine Boote hingelegt, wie unser Tochterboot eben von der Größe, die eben auch mit den ganzen Gegebenheiten da gut klarkommen. Also da ist es natürlich auch flacher, da kann man keine großen Schiffe hinsetzen und da kommen dann durchweg die kleinen Boote zum Einsatz. Ne? Und haben diese, ich meine, wir werden nachher noch drüber reden, was dieses Schiff konkret jetzt hier alles an Ausrüstung hat, an Rettungsausrüstung, ist es bei den verschiedenen Schiffen, also gut, die ganz kleinen 10-Meter-Boote natürlich nicht, aber ist das bei den, sagen wir mal, 44, 46, 27 Meter Klassen ungefähr ähnlich und unterscheidet sich dann dieses Schiff vor allem dadurch, dass es mehr Leute aufnehmen kann im Notfall? Also die Ausrüstung ist vom Prinzip identisch. Das ist hier natürlich alles ein bisschen größer, die Kapazitäten sind größer, aber alles, was wir hier haben, das finden wir eben auf den kleinen Booten auch, nur eben ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckter, aber generell ist da alles drauf, von den Möglichkeiten zum Feuerlöschen oder Lenzen, das heißt Wasser aus Schiffen rauspumpen und medizinisches Equipment, das ist alles ähnlich, ne? Okay, gut, dann ist das, was wir nachher reden, eben auch ein schön repräsentatives Beispiel für die anderen. Die Schiffe, die DGZRS einsetzt, sind ja, also wenn man so Wikipedia liest und so weiter, werden oft so als unsinkbar bezeichnet. Hieß es von der Titanic auch, insofern muss man das wahrscheinlich mit Vorsicht genießen. Aber was bedeutet das, was für bauliche Maßnahmen werden da getroffen, dass das Schiff eben außerordentlich seetüchtig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren? Ja, also mal ganz einfach vorweg gesagt, sinken kann jedes Schiff. Eben. Wenn es mal ganz blöd so beschädigt wird wie auch die Titanic, da hat man auch gesagt, das ist unsinkbar, dann kann wirklich jedes Schiff sinken. Ja. Aber diese Fahrzeuge, die sind alle so konzipiert mit sehr vielen wasserdichten Abteilungen, unter anderem, dass es wirklich einmal durchkentern könnte. Das heißt, auch die Großen, ja. Wow. Das heißt, eine sogenannte Eskimo-Rolle machen, dann würden sie wieder aufschwimmen und dann soll es wirklich so sein, dass die Maschinen einfach, die dann natürlich notstoppmäßig gestoppt wurden, wieder angeworfen werden können und das Schiff würde wieder fahren können. Ne? Das sind also die Vorgaben. So werden die Schiffe konzipiert und auch genau die Tochterboote. Und mit den Tochterbooten wird es, oder mit den kleinen Rettungsbooten, die die Gesellschaft ja auch hat, wird es wirklich so gemacht, dass der Prototyp an den Kran gehängt wird, einmal um sich rumgezogen wird und dann irgendwo, wenn der Mast praktisch direkt 180 Grad unten im Wasser ist, auch wieder automatisch hochkommen soll. Mhm. Und das ist die Vorgabe und das wird gemacht und das funktioniert auch. Mhm. Und das wird mit diesen großen Schiffen natürlich jetzt nicht praktisch gemacht, weil da kann man sich auch vorstellen, dass da doch einige Beschädigungen sind. Ja, die ganze Antennen sind kaputt, die Elektronik, die Masten sind beschädigt, nicht? Aber theoretisch am Computer wird das mit allen Schiffen gemacht. Bei den kleinen macht man es praktisch, bei den großen theoretisch. Aber alle Schiffe sollen definitiv wieder hochkommen und das machen sie auch. Mhm. Ich meine, es ist sicherlich auch schon mal gewesen, dass das ein oder andere Fahrzeug wirklich mal in einem Grenzbereich gewesen ist, dass es durch Seeschlacht auch arg auf die Seite geschmissen wurde, wo die Kollegen kurzzeitig auch gesagt haben, Mensch, kommt da wieder hoch, und das hat immer funktioniert. Ne? Mhm. Okay. Und vor vielen Jahren ist hier auch mal eine große Havarie passiert. Da ist der damalige Rettungskreuzer auch auf die Seite geworfen worden. Die ganzen Leute sind leider ertrunken, darum konnte man sie auch nicht mehr befragen. Aber das Schiff, das war auch in so einem Orkan mit Windstärken bis zu 12 hoch. Und den Rettungskreuzer hat man am nächsten Tag dann auch wieder schwimmenderweise gefunden, sogar noch mit laufenden Maschinen. Wow, ja. Okay, ja, das spricht für das Schiff. Ja, ja. Genau. So der, in Anführungszeichen, Werbeslogan der DGZS heißt ja irgendwie Rettung aus allen Lagen bei jedem Wetter, irgendwie so ähnlich, ne? Gibt es Wetterbedingungen, unter denen Sie nicht rausfahren, oder ist das bei jedem Wetter tatsächlich wörtlich zu verstehen? Also wir fahren bei jedem Wetter raus. Okay. Was waren die höchsten Wellen, bei denen Sie unterwegs waren? Also ich stelle mir das schon spannend vor. Ach Gott, ja. Wenn wir draußen sind, dann haben wir zu tun. Da messe ich jetzt auch nicht unbedingt die Wellenhöhen, aber so 10 Meter haben wir mit Sicherheit schon mal gehabt, ne? Wow. Also wir waren gestern auf der Atlantis, mit der wir hier auf die Insel gefahren sind. Mhm. Da waren die Wellen, ich wurde korrigiert, es heißt Dünung anscheinend und nicht Wellen. Also Wellen sind im Grunde die aktiven Wellen, die vom Wind produziert werden. Und die Dünung ist eigentlich das, was nach einer gewissen Zeit, wenn der Wind nicht mehr da ist, noch überbleibt. Ja, wenn man also jetzt einen Sturm hat, dann hat man eben eine gewisse Wellenhöhe. Und wenn der Wind dann abnimmt, dann nehmen die Wellen zwar auch, aber langsam. Ja. Und der Rest davon, das nennt man dann Dünung. Okay. Wie auch immer, also die Dinger, die das Wasser erhöhen lassen. Ja. Nennen wir es mal Wellen, die waren 1,50 Meter oder so hoch. Das ist natürlich gar nichts, klar. Mhm. Aber Faktor 10 oder Faktor 8 ist ja dann schon ganz ordentlich. Mhm. Bestimmt spannend. Ja, also wie gesagt, auf die Frage nochmal zurückzukommen, rausfahren tun wir definitiv immer bei jedem Wetter. Nur was man dann wirklich noch imstande ist zu beschicken, das ist teilweise ein bisschen begrenzt, teilweise dann auch gewaltig schwierig. Jetzt bei gutem Wetter kann man an Schiffe ranfahren, kann die Leute runterpflücken. Das geht natürlich bei Sturm nachher nicht mehr. Ja. Da muss man dann irgendwie andere Möglichkeiten nutzen, um Leute runterzukriegen und zu bergen. Ne? Zum Beispiel? Ja gut, also wenn das mit dem großen Schiff nicht mehr gehen würde, würden wir das Tochterboot nehmen. Wenn das mit dem Tochterboot nicht mehr gehen würde, ja gut, da haben wir auch so Life Rafts. Das sind praktisch Rettungsinseln ohne Dach, die wir von uns aus ins Wasser schmeißen können. Und die können jetzt also entweder auf der linken oder auf der rechten Seite zu liegen kommen, das ist dann egal, das ist einfach eine Plattform. Ne? Ja. Und da kann man dann Leute aus dem Wasser mit pflücken oder Leute können sich festhalten oder da drauf krabbeln. Und da kann man dann einfach schon mal eher ranfahren und die Leute runterpflücken wie an ein festes Schiff, wo man sich dann auf jeden Fall auch Beschädigungen zuziehen würde. Ja. Ne? Ja. Was sind denn dann die konkreten Aufgaben? Also ganz offensichtlich Leute aus nicht mehr schwimmenden Schiffen abholen und wieder an Land fahren. Das ist sicherlich eine Aufgabe. Also definitiv das Retten von Schiffbrüchigen aus dem Wasser. Ja. Ne? Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt jeden Tag hier Massen an Schiffbrüchigen hier rumschwimmen. Ja. Das meiste ist dann irgendwie schon technische Hilfeleistung. Ne? Also wenn jetzt gerade im Sommer viele Sportschiffe hier rumfahren und es funktioniert nicht mehr mit Segeln oder Wind ist weg oder die Maschine funktioniert nicht mehr, ne, dann würden die uns dann rufen und würden wir rausfahren und die ganzen Fahrzeuge auch einschleppen. Ne. Mhm. Das heißt, sie sind nicht nur Krankenwagen und Feuerwehr, sondern auch noch ADAC. Ja, so kann man das ausdrücken. Ne. Ja. Das heißt, sie würden dann das Schiff reinschleppen, dort das Schiff reparieren. Also sie haben jetzt hier keine... Ja gut, ich meine, reparieren, das ist dann nicht mehr unbedingt unser Job. Wenn, wenn das machbar ist, dann machen wir das natürlich auch noch. Nur unser Job ist es dann in erster Linie, die Menschen zu retten, dann technische Hilfeleistung, das heißt, die Fahrzeuge mit einzuschleppen, die sicher hier an die Pier zu bringen, ne? Und dann hört eigentlich unser Part auf. Okay. Ne? Ein weiterer Punkt, denke ich mal, ist dann auch die medizinische Hilfe. Wenn da draußen jemand einen Herzinfarkt hat, dann haben Sie hier einen Arzt an Bord? Einen Arzt haben wir nicht. Also wir haben immer die Möglichkeit, innerhalb von um bei 10 Minuten einen Arzt aus dem Krankenhaus an Bord zu bekommen. Und ansonsten ist das Schiff mindestens immer mit einem Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter, meistens sogar über dieses Soll drüber weg, ausgerüstet. Mhm. Das heißt, kleinere Sachen können wir dann sofort machen. Bei größeren Sachen würden wir dann den Arzt mitnehmen. Ne? Und der Arzt kommt ja dann per Hubschrauber, denke ich mal. Nö, also wenn im Ach so. Voraus klar ist, dass wir einen Arzt brauchen, ja. dann rufe ich eben hier oben im Krankenhaus an. Okay. Der Arzt lässt dann mehr oder weniger alles stehen und liegen, kommt dann runter. Ja. Das dauert dann maximal 10 Minuten. Er kommt dann auch mit dem Rettungswagen angefahren. Ja. Und das ist auch ungefähr die Zeit, die wir dann brauchen, um das Schiff seeklar zu haben. Und wenn das Schiff dann seeklar ist, dann ist der Arzt auch da und dann laufen wir aus. Mhm. Wo Sie gerade das erwähnen, das Schiff ist ja nicht besonders schnell. 25 Knoten, das macht ein Containerschiff auch? Ja, also, ja. Ich frage deshalb, aber auch ein paar mehr PS. Ja, da, natürlich. Ne? Ich frage nur deshalb, weil, sagen wir mal, Ihre Fähigkeit, schnell an einen Unfallort ranzukommen, ist natürlich dadurch beschränkt. Also ich könnte mir vorstellen, also ein Krankenwagen, der fährt ein bisschen schneller als der normale Verkehr, dafür über die roten Ampeln. Das heißt, der hat einfach einen Zeitvorteil. Den haben sie, also das Schiff ist jetzt nicht langsam, aber es ist auch nicht, ist auch kein Rennboot. Ja? Also das ist richtig, aber ich meine, dafür sind wir nicht auf der Straße. Wir müssen immerhin durchs Wasser durch. Dafür braucht man auch für ein Schiff einer gewissen Größe auch eine gewisse Motorleistung. Und ich sage einfach mal, die 25 Knoten, die dieses Schiff erreichen soll, ist schon nicht schlecht. Ne? Das Schiff ist für die Größe doch relativ leicht. Das ist ja komplett aus Aluminium gebaut, wiegt gute 400 Tonnen. Würde man das Schiff jetzt aus Stahl bauen, wäre man vielleicht bei 800 Tonnen oder noch drüber, keine Ahnung. Und dann würde man mit dieser Maschinenleistung, die wir jetzt haben, längst keine 25 Knoten laufen. Mhm. Also es ist immer so eine Sache, man muss natürlich, man muss ein relativ leichtes Schiff haben, man muss eine gewisse Motorenleistung haben, um auch zügig voranzukommen. Und da hat man einfach jetzt gesagt, die Größe ist maßgebend mit 46 Meter. Dann kommen eben kommt das Optimum an Maschinen rein und dann muss man gucken, was an Geschwindigkeit rauskommt. Das ist sicherlich auch eine Vorgabe und das waren 25 Knoten. Ja. Und aus diesem Konzept kann man keine 30 Knoten entwickeln. Klar. Das geht nicht. Ne? Nö, man könnte ja argumentieren oder andersrum, wenn es für den Erfolg einer Rettungsmaßnahme im Schnitt notwendig wäre, dass das Schiff schneller ist, dann könnte man ja im Prinzip mehr Leistung installieren. Das ist richtig, aber das würde einfach nichts bringen. Wenn man jetzt so ein Schiff hier hat und würde da das Doppelte an PS reinsetzen und hat dann Windstärke 12, dann kann man auch nicht mehr volles Rohr fahren, weil dann würde man das Schiff ganz klar zerlegen. Man muss ja nur auch bei schlechten Bedingungen draußen, kann man auch nicht die Hebel auf den Tisch legen, sondern da muss man teilweise wirklich die Wellen ausmanövrieren, sonst würde ich auch so ein Schiff kaputt fahren. Das geht dann ganz schnell. Ne? Okay. Das heißt also, diese 25 Knoten sind insofern auch ein theoretischer Wert, als wenn Sie üblicherweise rausfahren, bei schlechtem Wetter, dass Sie die dann eh nicht fahren können. Können wir auch nicht. Nein. Ja, wenn wir jetzt so Bedingungen haben wie heute, klar, dann kann man Vollgas fahren, aber hat man dann jetzt 3, 4, 5, 6 Meter Welle und ich meine, wenn diese 9250 PS anschieben, dann kommt schon was. Ja. Und wenn Sie jetzt mit 25 Knoten mal in so eine richtige Welle reinknallen, dann werden Sie auch ganz schnell sehen, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, okay. Die Leute, die werden von den Beinen gerissen, das Schiff wird unter Umständen beschädigt, ne? Also muss man dann auch wieder Gas rausnehmen und das ist einfach jetzt so ein Konzept von der Größe des Schiffes, von der Masse des Schiffes, von der Maschinenleistung, die für uns passt. Okay. Wo Sie gerade von den Beinen gerissen erwähnen, wir sitzen hier in der Messe, heißt man das noch? Und die Stühle sind hier angekettet. wie ist das mit der Besatzung, wenn Sie da auf der Brücke stehen und das hat diese riesen Wellen, sind Sie angeschnallt oder stehen Sie da einfach so? Also wir haben definitiv die Möglichkeiten, uns anzuschnallen mit so einem Beckengurt. Ja. Jeder Stuhl da oben, jeder Sitz hat einen Gurt. Das würden wir auch bei Schlechtwetter dann machen. Ne? Okay. Neben dem Abschleppen, dem Evakuieren oder halt Leute an Bord nehmen oder medizinischen Hilfe, habe ich hier auch Löschkanonen, Feuerlöschkanonen gesehen. Mhm. Das heißt also, Löschen ist auch Teil davon. Das ist auch ein Part von uns, was wir können. Ne? Mhm. Ist das dann einfach im Prinzip Seewasser durchpumpen oder haben Sie auch Schaum oder sowas an Bord? Also wir haben jetzt drei Monitore, zwei große, die jetzt nur... Was heißt Monitore? Das sind die Feuerlöschkanonen. Ah ja, okay. Ja. Also ich sag mal, zwei große, die werden dann nur mit Seewasser befeuert und dann noch einen großen oben im Mast, da kann man dann noch Schaummittel zugeben, um eben auch die Möglichkeit haben, mit Schaum zu löschen. Mhm. Ne? Mhm. Und die Leistung für eine Minute bei beiden Monitoren sind 40.000 Liter, die Pumpe da durchzieht. Und da kann man sich im Grunde auch ganz klar ausrechnen, wenn man das jetzt alles als Frischwasser mitführen würde, da hätte man vielleicht 2-3 Minuten, da wäre der Tank leer. Ne? Ja. Scheint mir auch nicht besonders sinnvoll, wenn man auf dem Wasser rumfährt, sein eigenes Wasser mitzunehmen. Es geht nicht, das ist einfach Blödsinn. Blödsinn, ne? Eben, ja. Wenn man so einen kleinen Gartenschlauch hat, wird es funktionieren. Ne? Aber bei dieser Leistung hier, Und diese Riesenpumpe, die wir nachher noch unten im Maschinenraum sehen können, ja, die wird dann definitiv durch die Mittelmaschine befeuert. Also dann dient die Mittelmaschine nicht mehr für den Vortrieb, sondern nur für diese Pumpenleistung. Wow. Und es sind dann eben wirklich 40.000 Liter. Das ist also ein armdicker oder doppelt armdicker Strahl, der dann hier durchkommt. Ein Tank wäre dann in wenigen Minuten leer. Klar, und so können wir eben pumpen, wie wir wollen, klar, und löschen, wie wir wollen. Und dann passt das. Ne? Mhm. Sie haben auch ein Hubschrauberlandedeck da hinten. Ja, das ist ein Arbeitsdeck. Heißt? Also es steht ein H drauf, glaube ich, oder? Ja, das ist auch richtig. Ja. Damit der Hubschrauber auch weiß, dass er dahin darf. Ne? Genau. Nein, also das ist einfach so ein bisschen auch die Fehlername. Das ist ein Hubschrauber-Arbeitsdeck. Das heißt, wenn wir mit dem Hubschrauber arbeiten, dann würde der Hubschrauber über diesem Deck in einer Höhe, die er sich zutraut, fliegen oder halten zu können, schweben. Und dann würde alles mit einer Winde gemacht werden. Das heißt, Material aufgewünscht oder Leute aufgewünscht werden. Ich sag mal, rein theoretisch könnte der Hubschrauber da auch landen, von der Festigkeit her. Ja. Aber die Problematik ist einfach mit den Rotorblättern. Wenn er so ein bisschen die Drehzahlen rausnimmt, dann sacken die auch durch. Und dann ist es gerade hier auf dem Schiff ein bisschen problematisch, dass er dann den Kran nicht trifft. Ne? Und da steht auch überhaupt keine Notwendigkeit hinter. Ne? Also das wird alles als Hubschrauber-Arbeitsdeck genommen, als ganz normale Plattform. Ich meine, da so offshore sind ja dann auch nicht irgendwelche Spielzeughubschrauber unterwegs, sondern irgendwelche Sea Kings zum Beispiel, und die sind, glaube ich, dann schon auch groß. Also das ist richtig. Ich meine, wir arbeiten auch mit den Sea Kings, und wenn man jetzt überlegt, die fliegen in diese ganzen Ölfelder, die haben dann natürlich auch Plattformen, wo die landen, aber die sind natürlich auch riesig groß, wo sie absolut auch nichts treffen können, wo sie auch mal ein paar Meter versetzen können, und das ist hier alles ein bisschen anders. Ne? Was für eine Rolle spielt dann der Hubschrauber hier? Also, weil Sie gerade sagen, mit dem Hubschrauber arbeiten, was wäre da so ein typischer Einsatzfall? Also, der Hubschrauber ist eigentlich ein ganz wichtiges Rettungsmittel generell oder auch eine ganz wichtige Hilfe für uns, weil er in erster Linie mal in vielen Situationen viel schneller ist wie wir, um irgendwo hinzukommen. Klar, also, wenn jetzt 80 Meilen bei Schlechtwetter hier irgendwie Notfall ist, da bräuchten wir also auch unsere 4-5 Stunden. Und der Hubschrauber, der fliegt eben, in einer Stunde ist er da. Ne? Ja, klar. Und wenn jetzt wirklich einer am Wasser liegt, ist es eben ein ganz großer Unterschied, ob er jetzt 3 oder 4 Stunden da schwimmt oder eben nur eine Stunde. Ne? Ja. Oder wenn wir jetzt irgendwelche Leute abgeborgen haben oder gerettet haben, denen es irgendwie nicht so gut geht, dass man einfach sagt, ja komm, hoch in den Hubschrauber und dann ab ins Krankenhaus. Ja. Ne? Wenn wir eben jetzt 3 oder 4 Stunden brauchen, um wieder hier nach Helgoland zurückzukommen, oder er ist eben in einer Stunde da. Ne? Ja. Also eine ganz wichtige Sache ist der Hubschrauber. Auf der anderen Seite ist der natürlich in der Reichweite und auch in der Verweildauer vor Ort deutlich beschränkt. Ne? Das ist richtig, klar. Ich so ergänzt sich das Ganze dann. Ja, ich meine, wir haben immer so viel Bunker mit, dass wir da mehr als genug Sicherheit dabei haben, bevor wir dann wieder bunkern müssen. Und bei dem ist es eben wirklich so, der kann wenige Stunden fliegen und dann muss er wieder zum Refueling hier, zum Stützpunkt oder fliegt eine Plattform an draußen. Ne? Ja, bunkern heißt tanken, ne? Bunkern heißt tanken, ja, genau. Der Hubschrauber ist ja auch wettermäßig eingeschränkt. Ja, er kann schon, er kann schon. Also der Hubschrauber kann das schon, aber was entscheidender ist, dann sage ich mal, die Besatzung. Wir haben auch früher mit Hubschrauberbesatzung gearbeitet, die sind bei 11, 12 raus, da gab es überhaupt kein Wenn und Aber. Waren das dann Bundeswehrleute? Oder? Das ist Bundeswehr, Marine. Und dann ist es mittlerweile, ja gut, Besatzungen ändern sich auch, und ich habe es dann auch schon mal erlebt, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja so bei diesen Bedingungen geht es jetzt nicht. Mhm. Also ich denke, die Hubschrauber können schon eine ganze Menge ab. Mhm. Da muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass es ja eben nicht die Hubschrauber sind, die bei uns im Süden die Rettungseinsätze fliegen, die dann tatsächlich nur bei Sichtflugbedingungen fliegen können, sondern das sind andere Geräte hier, die haben dann auch mehrere Turbinen, sind dann auch ein bisschen redundant. Ja, genau. Die sind dann da. Ich meine, wo sie jetzt wirklich nicht fliegen können, das sind Bedingungen, so eben über 0 Grad, wo die Gefahr der Vereisung besteht, oder auch im Gewitter, da geht das auch nicht, da sagen sie dann, geht nicht. Und da muss man eben gucken, bis das Gewitter weg ist, und dann würde er eben danach kommen. Ne? Ja. Nochmal kurz eine Frage zur Konstruktion des Schiffs. Wenn man sich die 46 Meter Klasse anguckt, sieht die ja deutlich anders aus als die 44 Meter Klasse. Also die 44er ist sozusagen, ich sage jetzt mal, noch alter Stil. Wenn man sich die Dinger anguckt, dann sieht man so das Deck, wie es sich so nach außen hin so ein bisschen nach unten wölbt. Man sieht quasi das Grün des Decks, wenn man das Schiff von der Seite anguckt. Richtig, genau. Ist hier nicht der Fall. Nein. Ist das ein rein gestalterisches Merkmal, oder hat es da eine Umdenke in der Philosophie gegeben? Das, denke ich mal, wird eher zutreffen. Ne? Ich meine, diese 44 Meter Kreuzer, die angesprochen, die sind natürlich jetzt auch fast schon die Oldtimer in unserer Flotte. Die sind 77 sind die gebaut worden. Und danach hat man natürlich auch ein bisschen weiter gedacht, hat aus den Erfahrungen mit diesen Schiffen auch so ein bisschen gelernt und hat vieles auch verbessert. Und darum ist man im Laufe der Zeit eben ja zu solchen Schiffen übergegangen. Mhm. Und aber das kann man nicht irgendwie jetzt an ein paar Punkten festmachen, warum sich das jetzt geändert hat. Das vielleicht hat einfach was mit Werkstoffen und Stabilität oder so zu tun. Werkstoffe, die sind mehr oder weniger gleich geblieben. Okay. Ich meine, die sind alle aus seewasserbeständigem Aluminium gebaut worden. Ob sich der nur wieder von in den 70ern bis auf heute geändert hat, sicherlich ist er auch noch ein bisschen besser geworden. Ja. Aber einfach auch so die Form des Schiffes. Ich sag mal, die 44 Meter Kreuzer, die hatten ein anderes Längen-Breiten-Verhältnis. Mhm, ja, die waren genau. relativ lang, aber dafür auch ein bisschen schmaler. Das hat sich hier auch wieder geändert und war natürlich, wenn sie in Fahrt sind, waren sie auch ganz stabil, aber hat man dann die Fahrt rausgenommen, dann haben sie wie so ein Stehaufmännchen auch geschaukelt. Ne? Das ist so. Und hier bei diesem Schiff speziell hat man einen dreieckigen Rumpf genommen, wo eben die größte Breite eines Schiffes ist meistens immer so in der Mitte. So war das auch bei den 44 Meter Kreuzern. Und hier ist die größte Breite eben ganz weit Achter. Ne? Mhm. Delta-Rumpf nennt man sowas, glaube ich. Das ist der Delta-Rumpf, genau. Ja. Würde es nicht Sinn machen, hypothetisch ein Katamaran oder ein Swath-Schiff zu bauen, weil die ja angeblich noch, sagen wir mal, seegangsresistenter sind. Aber das, was euch dann geschwindigkeitsmäßig... Ja, der hat eben auch wieder ein paar Nachteile. Ich meine, da hat man auch mal kurzzeitig drüber nachgedacht, aber dann ist auch wieder die Sache, weil wir auch noch ein Tochterboot jeweils mitführen. Ne? Und bei so einem Katamaran Tochterboot wüsste ich jetzt nicht, wie man den da rein oder rauskriegen sollte. Mhm, ne? Diese Swath-Schiffe, das sind natürlich jetzt auch Einheiten, die jetzt eingesetzt wurden als Lotsen-Mutterschiff, genau, Lotsen-Versetzer, also die Lotsen-Tender, kurz gesagt, oder der Zoll hat jetzt auch zwei davon. Ne? Ja. Der Zoll ist so ein bisschen in der Erprobung. Ich meine, liegen tun die bei Schlechtwetter definitiv besser als Plattform. Ja. Aber wir müssen ja nicht immer irgendwo rumliegen und als Plattform dienen. Wir müssen ja auch ein bisschen aktiv sein. Mhm. Und da ist man eigentlich bei diesen Schiffen immer noch ein bisschen besser aufgehoben. Ne? Ja. Ja. Auch wenn man in Flachwasser muss, die sind auch nicht so manövrierfähig wie diese Kiste. Ne? Ja, ja. Wer baut denn diese Schiffe? Also normale Werften, sage ich jetzt mal. Ja, ich sag mal, das sind jetzt mittlerweile normale Spezialwerften. Ne? Das jetzt an der Weser sind eine ganze Menge Werften, die sich auf Aluminiumbau beschränken, die Luxusjachten bauen, die Rettungskreuzer bauen, alles Mögliche. Lürssen hat da mal seine Finger drin gehabt, habe ich zum gehört. Zum Beispiel, genau. Aber bei der Konstruktion der Schiffe ist die Gesellschaft dann aber mit dabei, weil ja, sie ja, sagen... natürlich, ja, natürlich. Okay. Das wird immer in Kombination Werft und Abnehmer gemacht, also Werft und hier jetzt die Gesellschaft. Mhm. Ne? Die Gesellschaft sagt natürlich erstmal das Grundkonzept, was sie haben möchte. Dann wird auch meistens an mehrere Werften erstmal eine Ausschreibung gemacht. Dann befassen die Werften sich mit den Schiffen, reichen dann ihre Vorschläge ein. Und dann geht man ein bisschen weiter ins Detail und dann überlegt man, wer jetzt den Zuschlag kriegt. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen den Auftraggebern, in diesem Falle DGZRS, den Werften, und es werden auch die Besatzung mit ins Boot geholt. Ah ja. Ne? Weil die bringen einfach die Erfahrung mit aus der Praxis. Ja. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, das würden wir gerne so haben, weil das so besser funktioniert wie anders, dann ist das so. Ne? Bei uns war es eben auch so, dass ich damals hier mit ins Boot genommen wurde bei der Projektierung für dieses Schiff, genauso wie der erste Maschinist, und das ist so die Regel. Ne? Sie sind dann vorher wahrscheinlich einen anderen gefahren. Ich bin 44 Meter Kreuzer gefahren, ja. Das ist im Grunde der jetzt in Sassnitz liegt, der war vorher hier stationiert und da war ich vorher drauf. Ne? Wie wird man denn Seenotrettungskreuzer Kapitän? Also man muss wahrscheinlich Kapitän sein, so Kapitänspatent, und dann bewirbt man sich einfach, oder? Ja, so ungefähr läuft das. Ne? Also früher war es eigentlich so, dass die gesamte Besatzung zur Hälfte aus Nautikern mit Zertifikat und Technikern mit Zertifikat besteht. Und heute würde ich sagen, ist es gedrittelt. Also die Nautiker mit Zeugnis, die Techniker mit Zeugnis, und dann haben wir eben auch mittlerweile noch Rettungsleute oder Rettungsassistenten und Rettungssanitäter. Ja. Blöde Frage, kann man hier dann auch Zivildienst machen auf so Schiffen oder macht es keinen Sinn mit der Ausbildung? Das macht eigentlich wenig Sinn. Ne? Dachte ich nur, vielleicht interessiert es jemand von unseren Hörern. Schon mal was anderes als im Krankenwagen. Nochmal kurz einen Blick auf die Einsätze. Wir haben ja vorhin über die verschiedenen Aufgaben, Schleppen, Löschen, Retten, Bergen gesprochen. Wie sieht es aus bei, sagen wir mal, Gefahrstoffgeschichten, Chemietanker, Problematik? Ich habe gelesen, dass zumindest einzelne der Kreuzer auch, wie heißt man das, gasdicht sind? Die sind gasdicht, ja. Das sind vier Kreuzer sind das, ja. Mhm. Okay. Ja, aber da ist man eigentlich auch wieder ein bisschen von abgegangen, weil das eigentlich nicht unsere wichtigste Aufgabe ist. Und wenn man jetzt wirklich Öl bekämpfen will oder in so eine Gaswolke rein muss, dann müssen die Schiffe deutlich mehr Equipment haben wie diese, was auch unwahrscheinlich teuer ist in der Anschaffung und auch in der Wartung. Und da gibt es ja nun auch diese Mehrzweckschiffe von den Wasserschifffahrtsämtern, die solche Sachen speziell machen sollen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, gestern da zufällig Neuwerk, Mellum, Schahörn. Also das sind Schiffe, die schleppen können, die Ölbekämpfung machen. Und Ölbekämpfung ist eigentlich auch wieder eine ganz spezielle Sache. Man kann jetzt nicht bei Windstärke 8 da rausfahren und das ganze Öl da wegkratzen. Das funktioniert einfach nicht. Klar. Die Neuwerk ist zum Beispiel auch mal damals in Spanien gewesen. Da ist ja auch so ein Tanker untergegangen, wo sehr viel Öl rumschwamm, wo alle möglichen Einheiten versucht haben, das Öl wegzukratzen. Und haben sie auch gesehen, es funktionierte schlicht nicht, weil die haben so Sweeping Arms, die sie ins Wasser lassen, wo sie das Öl mit auflutschen. Und das ganze Öl, das ist so da drüber weggegangen, das ganze Schiff, was von Haus aus schon schwarz war, war nach dem Öl total schwarz, also wirklich alles voll, ne? Und da sind ganz schnell Grenzen, ne? Und das ist definitiv nichts für unsere Schiffe hier. Ne? Okay. Was machen Sie denn, wenn Ihr Kunde das Unglücksschiff schon halb unter Wasser ist? Haben Sie Taucher dabei? Können Sie da unter Also Taucher haben wir definitiv nicht, nein, okay. Das geht nicht. Tauchen ist auch wieder eine Ausbildung für sich, ne? Und wenn man jetzt Taucher noch vorhalten sollte, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also wenn das Schiff jetzt wirklich am Untergehen ist, dann versuchen wir immer die Leute als erstes runterzuholen, nicht? Dann ist das Schiff erstmal Nebensache. Ja. Und wenn die Leute in Sicherheit sind, dann würden wir sicherlich irgendwie versuchen, das Fahrzeug auch noch am Untergehen zu hindern, nicht? Also durch Tauchpumpen, die wir dann in das Schiff reinsetzen können, die das eingedrungene Wasser rauslenzt oder ganz einfach auch so einen Bergesack damit reinschmeißt. Ein Sack, den wir dann mit Pressluft füllen, der Auftrieb erzeugt und in der Hoffnung, das Schiff dann irgendwie noch an der Oberfläche hält. Ne? Ja, okay. Aber wie gesagt, da ist auch das Erste, erstmal die Leute in Sicherheit zu bringen. Ne? Ja. Wenn da jetzt ein Schiff untergeht und da sind auch Leute an Bord, da haben wir eigentlich keine Chance, weil da müssen Taucher her und Taucher haben wir definitiv nicht. Und das ist auch ganz schwer, weil wir ja auch hier ein Tidengewässer haben. Das heißt, wir haben permanent immer Strömung und da ist es für einen Taucher auch ganz schwer, irgendwas zu machen. Ne? Mhm, Guter Punkt. Strömung. Wenn Sie da jetzt Position halten müssen, zum Beispiel um gezielt zu löschen oder um ein anderes Schiff irgendwie da anzudocken, haben Sie da irgendwelche Automatiken an Bord? Haben wir nicht. Alles von Hand gefahren. Mhm. Also wir haben bei diesem Schiff, wie gesagt, 3 Maschinen, 3 Wellen, 3 Propeller, 3 Ruderblätter und 2 starke Bugstrahlruder. Mhm. Also Bugstrahlruder sind 2 vorne quer im Schiff eingebaute Propeller. Ja. Und wenn wir das Schiff dann auf Position halten wollen, dann müssen wir das manuell machen. Okay. Gäbe es da prinzipiell sowas? Ich weiß, bei Hubschrauber gibt es das so Schwebehilfe. Da drückt man einen Knopf und dann bleibt der Hubschrauber da stehen. Ja. Gibt es sowas für Schiffe? Das gibt's, ja. Okay. Und zwar diese großen Bohrinselversorger, die in den Ölfeldern sind, die haben ja nur eine stattliche Größe, die haben riesige Maschinen drin, wahrscheinlich noch mehr Bugstrahlleistung wie wir. Und die haben so ein Kontrollinstrument, wo alle Gerätschaften drauf laufen. Und die brauchen im Grunde nur einen Positionierungsknopf drücken und dann macht alles andere die Automatik. Mhm. Und die können sich auch bei sehr schwerem Wetter wirklich auf der Stelle halten. Mhm. Cool. Sollten wir vielleicht mal noch kurz über die Struktur der Besatzung reden. Sie sind ja, also man nennt es hier Vormann, aber normalerweise würde man sagen Kapitän, oder? Kann man als Kapitän bezeichnen, genau. Und was gibt es hier sonst noch an Bord? Also Sie haben schon gesagt, ein Drittel Techniker, ein Drittel Nautiker, ein Drittel andere. Also wir haben generell von der gesamten Besatzung haben wir einen ersten Vormann. Der kriegt nur immer den ganzen Ärger ab, wenn irgendwas ist. Dann haben wir einen zweiten Vormann. Das ist der, der den ersten Vormann vertritt, wenn er jetzt frei hat. Also das ist bei uns so, dass wir 2 Wochen Schicht haben, 2 Wochen an Bord und 2 Wochen dann frei. Mhm. Und so über das gesamte Jahr, Urlaub, alles mit inklusive. Wenn der erste Vormann dann eben seinen Freiturn antritt, dann fährt der zweite Vormann das Schiff weiter. Okay. Dann haben wir in der Regel 1 bis 2 dritte Vorleute, also alles Nautiker. Ja. Dann haben wir einen ersten und einen zweiten Maschinisten. Das ist es genauso wie bei den Vorleuten. Der leitende Maschinist fährt dann das Schiff seine 2 Wochen und wenn er nach Hause geht, kommt dann der zweite. Und des Weiteren dann 1 oder 2 dritte Maschinisten pro Schicht und der ganze Rest aufgefüllt bis zu diesen 16 Personen sind dann Rettungsleute. Okay. Und da wieder teilweise auch spezifiziert Rettungsassistent oder Rettungssanitäter. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, während der 2 Wochen, wo Sie hier auf Helgoland sind, wohnen Sie dann hier auch an Bord? Genau, sozusagen. Genau. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir das Schiff nicht verlassen. Wir können genauso gut mal eben einkaufen gehen, Zeitungen holen oder irgendwas erledigen. Nur wir müssen eben, wie gesagt, dann auch in einer gewissen Zeit wieder hier sein, wenn irgendwas ist, dass wir dann auch sofort raus können. Was ist da die Zeit, nach der Sie quasi, was ist die, sozusagen die Forderung, nach der Sie hier rausfahren müssen, die Zeit? Ich sage einfach mal, wenn jetzt ein Notfall ist und der Maschinist weiß, wir müssen raus, dann schmeißt er seine Maschinen an. Und bis wir Leinen los haben und die Gangway an Land haben, vergehen um bei 10 Minuten. Und das ist dann eben die Zeit, wo derjenige auch wieder hier sein muss. Ne? Okay, das heißt aber, es können auch nicht alle immer. Also es müssen schon immer Leute an Bord sein. Ja, sicher, natürlich. Ja, genau, wir gehen ja auch hier permanent Wache. Das heißt, wir hören immer den ganzen Funkverkehr mit. Ja, das, was man im Hintergrund hört übrigens. Richtig, genau. Und es sind viele Routinearbeiten. Also es ist im Grunde eine Arbeitsstelle wie auch an Land. Wir stehen morgens auf, außer den Wachsgängern, die dann nachts hier auf uns aufpassen. Dann machen wir unsere Routinearbeiten an Deck, auf der Brücke, in der Maschine oder auch im Hospital. Dann gibt es hier auch eine geheiligte Mittagsstunde und dann geht es nachmittags weiter. Und so hat man wirklich seinen Tagesablauf und auch immer reichlich zu tun. Ne? Mhm. Wie viele Einsätze haben Sie so typischerweise? Haben Sie in so einer 2-Wochen-Schicht oft nichts zu tun oder ist da eigentlich immer was zu tun? Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich sag mal so, in den Sommermonaten haben wir sicherlich ein bisschen mehr zu tun jetzt durch die Sportschifffahrt. Mhm. Also dann kann es schon mal sein, dass man 3, 4, vielleicht 5 Einsätze in 2 Wochen hat. Kleinere, vielleicht mal einen größeren dabei. Jetzt geht es langsam so in Richtung Herbst. Dann holen die Leute ihre Schiffe aus dem Wasser raus. Dann ist diese Kundschaft natürlich dann auch nicht mehr da, dann wird das ein bisschen weniger. Dann hat man vielleicht nochmal einen Einsatz oder eben auch, dass man 14 Tage keine Einsätze hat. Ne? Und fahren Sie dann 14 Tage lang gar nicht mit dem Schiff oder haben Sie dann da Übungen oder wie bei der Feuerwehr, dass man da, wie heißt man das da? Da gibt's, die fahren doch immer im Kreis rum, damit die Motoren benutzt werden. Naja gut, bei uns ist es so, wir fahren immer dienstags von Helgoland nach Cuxhaven, dann machen wir den Crewwechsel, kriegen Frischwasser, Proviant, dann kommt auch mal ein Service, wenn irgendwelche Geräte kaputt sind, die wir jetzt nicht selber hier reparieren können. Das heißt also dienstags morgens hin und dienstagnachmittags wieder zurück. Das auch über das ganze Jahr und dann machen wir eigentlich auch immer mal so die eine oder andere Übung intern jetzt hier auf Station, dass wir rausfahren und irgendwie mit dem großen Schiff eine Übung machen oder kombiniert mit dem Tochterboot oder auch mit anderen Fahrzeugen. Ne? Also ein bisschen üben tun wir immer. Ne? Ja, oder auch ganz einfach so ein bisschen eigene Fortbildung, was Medizin angeht. Ne? Das machen wir dann hier an Bord. Ne? Mhm, okay. Dann können wir vielleicht gerade ein bisschen über so den Ablauf eines Einsatzes reden. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer alarmiert überhaupt? Also wie ist das organisiert, dieses ganze Rettungsthema? Beim Roten Kreuz weiß ich, da gibt es so diese Rettungszentrale, da sitzt einer am Telefon und wie funktioniert das? Also ich meine, generell haben wir da natürlich unsere Einsatzzentrale in Bremen, das MRCC. Und wenn jetzt irgendwelche Einsätze auflaufen und die laufen über Bremen auf, dann werden wir direkt von Bremen informiert. Aber viele Sachen, die jetzt hier im direkten Nahbereich sind, wenn Leute jetzt über UKW 16 rufen, die kriegen wir natürlich auch, weil wir eben den ganzen Tag Funkwache gehen, direkt mit. Ja. Und würden dann entsprechend diese Alarmierung gleich rausfahren, sagen in Bremen Bescheid, weil die müssen ja nur alles so ein bisschen wissen und koordinieren. Dann kann es natürlich auch sein, dass Leute über Telefon oder über Handy anrufen. Früher war das so, da haben die Fahrzeuge draußen alle UKW gehabt, haben sie heute auch noch, natürlich. Und dann kam die Alarmierung über UKW. Und heute ist es eben auch so, dass fast jeder ein Handy hat. Und das geht genauso einfach. Ne? Mhm. Ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn jetzt die Sache über UKW läuft, er meldet sich, man schreibt eben mit, was ist, fährt raus und ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, fragt man eben nochmal nach. Ne? Ja. Und wenn jetzt einer über Handy anruft, da ist es dann schon wieder schwierig. Ne? Da muss man eben gleich wirklich sich die Handynummer geben lassen von ihm, damit man zurückruft. Hat man das nicht gemacht, kann man auch nicht zurückrufen. Ne? Ja. Das ist manchmal ein bisschen blöd dann. Ne? Wie finden Sie denn den dann überhaupt? Also Sie bekommen da die Angabe wahrscheinlich irgendwie über, weiß ich nicht, GPS-Koordinaten heutzutage wahrscheinlich vor allem. Ja, also in der Regel ist das so, jedes Schiff hat ja heute vernünftige Gerätschaften, GPS-Geräte, die eben jetzt die Position des Schiffes anzeigen, die Geschwindigkeit und alles Mögliche. Klar, und wenn dann einer ist, dann melden die sich eben Schiffsname, Position, was das Problem ist und ich sag mal 90% der Fälle wissen wir dann schon ganz genau, was uns erwartet und wo uns das erwartet. Ja. Ne? Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass ein Notfall ist und es ist keine Position im Spiel, das kann ja irgendwie auch mal sein, er hat kein Gerät, Gerät ist kaputt, dann können wir über UKW mit ihm sprechen, in der Hoffnung, dass er dann UKW hat. Ja. Dann haben wir oben auf der Brücke einen Peiler. Ah, ja. Dann können wir dann gleich mit peilen und dann kriege ich eine Richtung zumindest, auf der ich ihn dann irgendwie finden werde. Ne? Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, zwei haben, irgendein Kollege peilt auch, dann haben wir zwei Richtungen, zwei Standlinien. Und wenn sich die kreuzen, hat man ihn noch schneller. Ja. Und dann haben sie natürlich sicherlich auch ein Radar, wo sie dann zumindest irgendwas sehen, wenn da einer irgendwo. Genau. Das heißt also, sie dürfen auch, wenn sie jetzt UKW abhören und sozusagen hören, dass da einer, weiß ich nicht, Mayday schreit, oder heißt es in der Seefahrt inzwischen auch Mayday oder heißt da noch SOS? SOS, also da sagt jetzt keiner SOS, ja, das genau, kommt früher aus der Telegrafie, wo man das mit der Morse-Taste gemacht hat. Da hat man einen Notfall als Morse-Buchstaben rausgehauen und heute, es kommt immer drauf an, ob es eine Sicherheitsmeldung ist, eine Dringlichkeitsmeldung oder ein richtiger Notfall. Und das heißt, was ich raus wollte, ist, sie dürfen dann auch selber entscheiden, ich fahre raus. Ja, natürlich. Ja, ist bei Krankenwagen ja anders. Die warten auf den Einsatzbefehl von irgendjemand Großem, Zentralem, aber ist bei ihnen nicht zwangsläufig. Nee, das ist Gott sei Dank nicht so. Also das entscheide ich dann letztlich selber, das, was ich höre, wenn ich es als Erster höre, was dann zu machen ist. Ne? Mhm. Okay. Gibt es da Sie haben vorhin schon erwähnt, also gibt es da dann die Integration mit Rotem Kreuz an Land oder mit der Küstenwache? Laufen die auch über diese MRCC in Bremen, wenn die benötigt werden würden? Ja. Okay. Jo. Also wenn ich jetzt draußen bin und ich sag mal, ich brauche irgendwie eine Feuerwehr oder ich brauche einen Rettungswagen, entweder ich mache es dann selber, weil ich meistens ja die ganzen Kontakte und Telefonnummern auch habe, oder eben über unser MRCC in Bremen. Dafür sind die letztlich da, um die Sachen zu koordinieren. Wenn ich jetzt sage, ich muss für ein Fahrzeug, was jetzt Wasser im Schiff hat, Overlenzen brauche ich, wenn ich es an der Pier abgegeben habe, die Feuerwehr, die sich weiter drum kümmert, dann sage ich eben in Bremen Bescheid und die kümmern sich darum, dass zu einem festgelegten Zeitpunkt die Feuerwehr auch an der Pier steht. Okay. Ne? Bevor wir uns dann das Schiff noch im Detail angucken, können Sie uns vielleicht aus dem letzten Jahr 2, 3 typische Einsätze schildern? Oh, was soll ich da jetzt sagen? Also das sind viele kleine Fahrzeuge, die wir eigentlich eingeschleppt haben, nicht? Die mehr oder weniger hier um Helgoland Probleme gekriegt haben, wo wir dann entweder mit dem Großen rausgefahren sind oder gleich das Tochterboot rausgeschickt haben, die dann diese Fahrzeuge ins Schlepp genommen haben und eingeschleppt haben. Das waren eigentlich so die meisten Sachen. So richtig große Unfälle, so im Sturm, Schiff kentert, 100 Leute, gibt es eigentlich eher selten, oder? Also ich höre da Nachrichten. Gott sei Dank selten, ja. Genau, ja. Das heißt, die Mehrheit oder die Mehrzahl ihrer Einsätze sind dann auch, ich sag's jetzt mal, hört sich vielleicht blöd an, Kleinkram in Anführungszeichen. Das kann man so sagen, ja. Wir haben jetzt auch relativ viele Krankentransporte gehabt, das heißt also kranke, verletzte Leute, die hier auf der Insel waren. Ich meine, hier ist ein gut ausgerüstetes Krankenhaus, aber wenn die Sachen ja ein bisschen spezieller werden, wenn die jetzt Verbrennung haben oder wie auch immer, dann müssen die zu Spezial- oder in Spezialkrankenhäuser drüben ins zum Festland gebracht werden. Was auch oft mit dem Hubschrauber gemacht wird und in letzter Zeit aber auch vielleicht aus Kostengründen oder weil es nicht ganz so dringend ist, hat man uns dann auch mit ins Boot genommen und das waren jetzt auch so ein paar Einsätze, eigentlich ein paar mehr wie in den letzten Jahren. Ich dachte, dass wir einfach jetzt hier Kranke überführt haben oder einfach mal so. Ne? Gut, ich denke, wir sind mit dem sozusagen mit dem Theorie-Teil durch. Dann bedanke ich erstmal ganz furchtbar herzlich. Gerne. Und wir gucken jetzt hier mal noch ein bisschen rum und melden uns wieder. Anna Evil drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel real sorry for myself. I choose not to be a victim. Instead, consider me a survivor. This could be my finest hour. Somebody once told me, coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me, if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to awaken it. I've been afraid to feel. You know it's easier to be numb. Got God knows I've been trying to heal, 'cause I believe in freedom. I've been embracing revival, 'cause I'm too young to feel this tired. I've been trying to reckon with my clay hands and feet. I recognize my deep need. Somebody once told me, coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me, if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to awaken. Maybe God's more concerned with growing us up than the pains of cutting teeth and the struggles of crawling. Somebody once told me, coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me, if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to awakening. So, das war der allgemeine Teil, der Teil in der Messe. Wir haben dann im Anschluss einen kleinen Rundgang über das Schiff gemacht und da wie in früheren Episoden auch schon die ein oder anderen interessanten Sachen aufgezeichnet. Dummerweise hat uns der Wind da auch wieder kalt erwischt. Wir hören an einigen Stellen ein paar relativ laute Windhintergrundgeräusche. Wir haben jetzt inzwischen eine Dead Cat, wie man das so schön nennt, also so einen Windschutzüberzug über die Mikrofone besorgt. Das heißt, bei unserer nächsten Tour in windige Gefilde wird es dann besser. Naja, wie auch immer. Viel Spaß. Wir sind jetzt hier auf der Brücke. Über die generellen Gerätschaften auf der Brücke habt ihr Hörer ja schon in der MTC-Episode gehört. Wenn nicht, dann wäre jetzt der richtige Moment, da vielleicht zurückzugehen. Was sehen wir hier auf der Brücke? Insbesondere, was sehen wir hier vielleicht auch, was dieses Schiff von, in Anführungszeichen, normalen Schiffen unterscheidet, wenn es denn sowas gibt? Ja, was sehen wir hier? Also wie gesagt, das ist jetzt unsere Brücke. Das ist eine um sich geschlossene Brücke. Es ist keine offene Brücke, wie es das früher auf den älteren Kreuzern gab. Hier haben wir jetzt unsere vier Fahrstände, das heißt zwei innerhalb der Brücke, einer Steuerbord, einer Backbord und zwei jeweils draußen in den Nocken. Die nutzen wir jetzt, wenn wir irgendwie an Fahrzeuge ranmanövrieren müssen oder wenn wir an- und ablegen, weil wir von draußen einfach das Schiff besser im Blick haben, wo es jetzt anfängt, wo es jetzt aufhört. Die Seiten, die kann man von hier drin definitiv nicht so sehen. Ja, von hier wird unser Schiff gefahren. Wie gesagt, wir haben drei Maschinen, 9250 PS. Da haben wir in der Mitte jeweils den Fahrthebel für die Mittelmaschine und zu den Seiten die zwei Fahrthebel für die Seitenmaschinen. Ruder, wo man sich das Ruder jetzt auch nicht mehr mit einem großen Ruderrad vorstellen kann, sondern das ist ein kleiner Tiller. Dann des Weiteren der Hebel zum Fahren des Bugstrahlruders. Also generell wird von hier das Schiff manövriert. Dann haben wir jede Menge an Kommunikation. Also wir haben drei UKW-Geräte, die alle auch gedoppelt sind. Wir haben eine Grenzwelle. Grenzwelle? Das ist praktisch, also UKW ist für den kurzen Bereich und Grenzwelle für den erweiterten Bereich, sagen wir mal. Okay. Ja, dann haben wir elektronische Seekartensysteme und Radargeräte, zwei Stück, die sind auch gedoppelt. Das heißt, alles, was früher auf Papierseekarten zu finden war, findet man heute in der elektronischen Seekarte auf einem ganz normalen Monitor direkt vor der Nase. Wenn man jetzt nach Achtern guckt, dann haben wir hier noch einen Platz. Das ist der OSC-Platz, der Platz, ja genau, das ist hier. Wenn jetzt Sachen koordiniert werden müssen, das heißt Suchaktionen und wir müssen diese ganze Sache koordinieren, dann würde hier in der Mitte der Vormann sitzen. Der hat eine Papierseekarte sowie die elektronische Seekarte vor der Nase und würde von hier aus dann die ganze Aktion koordinieren. Also quasi der Rettungsleiter, wenn man ja, so will. Genau. Der Chef vor Ort. Ja, dann kann man hier auch nochmal so ein bisschen sehen, das gesamte Einsatzgebiet dieses Kreuzers. Einmal jetzt Helgoland, da ist dann unser direkter Einsatzbereich und der kann dann eben jetzt auch hier über die gesamte Nordsee gehen, bis Holland, bis Dänemark hoch oder auch bis zur englischen Grenze da. Ne? So richtig mitten auf dem Atlantik oder irgendwo im Niemandsland gibt es aber keine Rettungsschiffe, die da standardmäßig stationiert sind. Das heißt, da muss man dann wirklich seine nautischen Meilen durch Anzahl Knoten dividieren und das kann dann schon eine Weile dauern. Ja, das ist richtig. Also die Rettungsfahrzeuge, die sind doch mehr an den Küsten. Wenn man jetzt mal den Atlantik sieht und mittendrin passiert ein Unfall, dann ist ein Rettungsschiff garantiert nicht gleich da vor Ort, sondern der ist dann teilweise hunderte von Meilen woanders und muss dann auch erstmal anreisen. Ne? Aber weil Sie gerade sagen, hunderte Meilen woanders, sind da dann regelmäßig Rettungsschiffe irgendwie unterwegs, die dann da umgeleitet werden oder ist da wirklich niemand und irgendwie der nächstbeste Tanker muss halt dann die Leute an Bord nehmen? Also ich sage mal, in erster Linie müssen dann Fahrzeuge zu Hilfe kommen, die da jetzt ganz generell in der Gegend rumfahren. Und die richtigen Rettungsschiffe, die fahren ja nun nicht überall auf dem Atlantik hin und her. Die sind dann eben jetzt in Spanien stationiert, was Spanien angeht, oder England oder Amerika oder vielleicht auf den Azoren. Nicht? Und die müssen dann alarmiert werden und müssen dahin fahren. Oder auch Luftfahrzeuge, Marinefahrzeuge, ne? Okay. Wenn wir hier gerade nochmal kurz die Brücke angucken, wir haben ja inzwischen ein paar Brücken gesehen, die im Simulator, die auf dem Tanker, wir waren auch vor ein paar Wochen auf der Fregatte Hamburg und bei den Brücken ist uns aufgefallen, dass die eindeutig für den Mehrpersonenbetrieb gedacht waren. Also mit anderen Worten, das Ruder war an einer ganz anderen Stelle als der Maschinenhebel, also der Fahrthebel oder wie auch immer. Also jedenfalls hat es so ausgesehen. Und es waren auch immer 4-5 Leute auf der Brücke. Der eine hat eben das Ruder bewegt und der andere hat das Kommando geführt. Also die Brücke hier ist mehr für den, sagen wir mal, personaleffizienten Ein- oder Zwei-Mann-Einsatz gedacht, oder? Also das würde ich auch sagen. Wie gesagt, eine Normbesatzung, insgesamt sind wir 16, 8 an Bord. Das heißt, wir sind in der Regel so mit 2 bis 3 Leuten auf der Brücke, wenn wir jetzt ganz normale Kontrollfahrten machen oder die Fahrten zum Einsatz hin. Und wenn wir jetzt on-scene angekommen sind und sagen wir mal unser Tochterboot zu Wasser lassen müssen, dann werden natürlich hier oben auch Leute abgezogen. Dann kann es auch durchaus mal sein, dass der Vormann ganz alleine hier oben ist. Der muss ja einerseits das Schiff fahren, das heißt, er muss die Fahrhebel, das Ruder, Bugstrahlruder bedienen. Er muss die Kommunikation machen, er muss also alles ein bisschen zu Papier bringen, er muss Funk machen. Und da kann man nur nicht hin und her flitzen wie so ein Kaninchen. Das muss dann alles schon so ein bisschen zentral um eine Person angebaut sein. Ja, das ist eben das, was hier einfach auch rein optisch auffällt. Ne? Genau. Das heißt, Sie als Kapitän fahren dann auch selber, Sie bedienen die Hebel, Sie sind nicht der, der dann hier steht und sagt, Ruder 20 Grad, Backbord. Nee, also so viele Leute haben wir auch nicht. Das muss ich dann schon selber machen. Wie gesagt, in der Regel kann ich auch mal meinem Kollegen sagen, komm, fahr mal weiter, ich gehe mal eben mir einen Kaffee holen, wie auch immer. Und die ganzen Fahrstände, die sind auch alle autark. Das heißt, alles, was wir hier auf dem einen Fahrstand haben, haben wir auch auf dem anderen. Und mit einem Knopfdruck kann ich dann die gesamte Kommandogewalt dem Kollegen übergeben. Nicht? Und es ist aber wirklich alles so ein bisschen um die Personen rumgebaut, dass man jetzt nicht hier aufstehen muss und zigmal über die Brücke laufen muss. Man muss sich das auch vorstellen, dass wir unter Umständen auch draußen sind und haben schlechtes Wetter und da ist man eben froh, wenn man irgendwo sitzen kann und kann aus dieser Position dann eben das meiste auch bedienen. Ja, genau. Das ist ein deutlich sichtbarer Unterschied zu einigen der anderen Brücken, die wir jetzt so gesehen haben. Ja, diese ganzen grünen Signale, die wir jetzt hier auf der elektronischen Seekarte sehen, das sind die AIS-Signale von den meisten Schiffen, die um uns rum sind. Das heißt, jedes Schiff hat einen Transponder, genau wie in der Luftfahrt, der eben jetzt auch Namen, Rufzeichen und auch viele wichtige Sachen anzeigt. Und wenn ich so ein Zeichen jetzt sehe, kann ich da auch mit so einem kleinen Reiter raufgehen und dann kann ich eben die ganzen spezifischen Daten lesen. Wie gesagt, wie das Schiff heißt, was für eine Art von Schiff es ist. Die ganzen navigatorischen Daten kann ich abrufen. Und das hilft unwahrscheinlich, wenn man jetzt genau weiß, mit wem man es zu tun hat und nicht erst suchen muss, ist das Echo jetzt eine Tonne oder ist das ein Fahrzeug, ne? Ja, Sie haben jetzt auch Radar und die Seekarte auf dem gleichen Bildschirm, richtig? Ja, habe ich. Nur ich kann es ja jetzt bei diesem System nicht überlappend anzeigen. Ich habe also jetzt nur die Möglichkeit, entweder mir die Seekarte anzugucken, kurz umzuschalten und dann auf der anderen Spur das Radar. Also beides einzeln, nicht kombiniert. Okay. Aber jetzt so spezielles Rettungsequipment oder Dinge, die für einen Rettungskreuzer speziell sind, außer diesem Funkpeiler, haben wir jetzt gesehen, haben Sie hier eher weniger. Das ist im Prinzip eine ganz normale Brücke. Im Grunde ja. Ich meine, wir machen ja eigentlich auch nicht allzu viel mehr generell, was andere Schiffe aufmachen. Wir fahren von A nach B und da haben wir eben jetzt die Steuerung für die Maschinen hier oben. Dann haben wir die Seekarten, um zu wissen, wo wir hin müssen. Und wenn wir dann vor Ort sind und tätig werden müssen, ja gut, dann haben wir natürlich andere Sachen, die wir jetzt aber auf der Brücke nicht haben. Ne? Genau, ja, ja. Hier auch einen Fernseher, damit der liebe Kollege auch ein bisschen sich die Zeit vertreiben kann. Dann haben wir hier ein Kamerasystem. Da sind jetzt einige spezielle Plätze auf dem Schiff, die man kameramäßig noch abfragen kann. Also auch speziell Maschine, Tochterboot, Schleppwinde. Was natürlich na ja, auch für den Einsatzfall wichtig ist, dass ich von hier oben jetzt sehen kann. Tochterboot kommt, Klappe ist auf, weil wenn ich jetzt hier hinten runter gucke, kann ich das Gebiet nicht sehen. Ne? Und dafür ist das dann auch gut, ne? Okay. Und die Wasserkanonen, die wir jetzt hier hinter der Brücke sehen, werden die auch von hier gesteuert oder von draußen irgendwo? Die werden ferngesteuert. Können wir die fahren? Wir haben dann so einen kleinen Bauchladen oder besser gesagt zwei Stück. Und für jeden einzelnen, also wir können mit einem Bauchladen beide unabhängig fahren oder eben mit zwei jeden einzelnen. Ne? Okay, und die mittlere, nee, warte mal, es gab doch insgesamt drei. Ah, okay. Ja, den sieht man von hier nicht, ne? Und das läuft dann eigentlich so ab, dass die Mittelmaschine dazu jetzt genutzt wird. Die wird dann gestartet, dann wird praktisch die Kupplung zu der Welle ausgekuppelt und dann hat man die reine Maschinenleistung nur für die Pumpe, die diese beiden Monitore dann befeuert. Ne? Das sagt auch was drüber aus, wie viel Leistung da verwendet wird. Das sind ja dann ungefähr 3000 PS, ne? Das ist noch mehr. Okay, das sind die Maschinen, sind nicht symmetrisch. Nein, nein. Die Seitenmaschinen, die sind gleich und die Mitte ist etwas stärker wie die Seitenmaschinen. Ne? Okay. Also ein bisschen so gesehen als Booster. Ne? Okay. Ja, wenn das im Grunde alles läuft, dann haben wir hier jetzt Achterkante der Brücke noch einen Fahrhebel und da steuern wir einfach die Drehzahl, um die beiden Monitore damit zu befeuern. Da, ne? Weil wir können wenig Leistung abfordern oder wirklich das volle Programm. Das ist ein Unterschied, ob das Wasser dann gleich hier 20 Meter neben uns wieder runterfällt oder wir können da auch bis zu 100 Meter mitschießen. Ne? Okay, wow. Mhm. Der Kran, den wir von hier sehen, der wird dann eingesetzt, um zum Beispiel irgendwelche Pumpen auf das Schiff zu kriegen, dass sie da, dem sie helfen wollen. Ja, den können wir für viele Sachen jetzt nutzen. Also wir haben unten an Deck noch ein Schlauchboot stehen. Da nutzen wir den Kran mit oder wenn wir irgendwelche Pumpen jetzt übergeben müssen, das sind ja auch ziemlich schwere Teile, die man also ja gut, über Deck schleppen kann man sie eben, aber jetzt auf andere Schiffe rübergeben, dafür sind die schon recht schwer, zumal da auch noch jede Menge Kabel dann dranhängen, was unsere elektrischen Pumpen angibt und das sind alles Sachen, wo wir den Kran mit nutzen. Ne? Der kann aber, weiß ich nicht, eine Tonne, zwei, viel mehr kann der nicht. Also irgendwie da halbe andere Schiffe wieder aus dem Wasser lupfen, eher nicht. Nee, also dafür ist er nicht gedacht. Ich meine, wir haben das auch schon mal gehabt, so eine Yacht so ein bisschen anzuheben, um die an den Propeller zu kommen, wo dann sich irgendwas rein vertütert hat, da kann man es schon vorsichtig mitmachen, aber generell nur zur Übernahme von Teilen. Ne? Okay. Wir sehen hier ein Kennzeichen Delta Bravo Alpha Romeo, denke ich mal, das wird auch nicht DBAR gesprochen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und habe ich bei Schiffen noch nie ganz verstanden. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Rufzeichen, dem Name des Schiffes und dann haben viele ja noch so eine Registrierungsnummer, die irgendwas mit dem Heimathafen zu tun hat? Naja gut, also der Name ist klar, der gehört zu jedem Schiff. Ne? Und das Rufzeichen ist im Grunde wie so ein Kennzeichen, wie auf der Straße die ganz normalen Kfz-Kennzeichen, gibt es für jedes Schiff ein Rufzeichen. Ne? Also die Rufzeichen sind rechtlich bindend, der Name ist Kosmetik, sag ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Also ein Schiff wird gebaut, der Eigner sagt, so und so soll das heißen und ein Rufzeichen wird dann zugeordnet. Wird das Schiff dann verkauft, kann sich das Rufzeichen verändern, der Name logischerweise auch, ne? Aber das ist wie Kfz-Kennzeichen auf der Straße. Ne? Okay, aber das Kfz-Kennzeichen ist ja eben rechtlich bindend, da hängt ja sozusagen der Vertrag mit dem Staat, wenn man so will, dran. Mhm. Wohingegen der Name, oh, du hast ja keinen Namen, also da bricht die Analogie eben auch irgendwie zusammen. Aber bei Flugzeugen ist es eben so, bei Segelflugzeugen, die haben ja offizielles Kennzeichen und dann können die sich noch einen zweibuchstabigen Code aufs Leitwerk schreiben. der aber, ja, den kann man sich ausdenken, wie man will eigentlich. Naja, das sind alles zugewiesene Sachen hier. Ne? Also auch der Name. Aber genau. Ah, ja. Und das ist eben auch bei diesem AIS-System, was ich vorhin sagte, da ist eben der Name des Schiffes fest einprogrammiert, das Rufzeichen fest einprogrammiert und solche Sachen, ob ich jetzt an der Pier liege, also der Status oder ob ich fahre, das kann ich natürlich manuell dann eingeben. Ah, okay, muss ich das dann auch manuell eingeben? Das wird nicht vom System automatisch erkannt? Nein. Also Rufzeichen und Name sind fest eingegeben, die darf man auch nicht ändern können. Ich kann ja nur nicht einfach hingehen und sagen, ich bin jetzt plötzlich mal ein anderes Schiff. Das ist also fest eingegeben und die variablen Sachen, die kann ich dann auch über unsere Seekarte verändern. Ah, okay. Mhm. So, wir stehen jetzt hier außerhalb der Brücke. Wie haben Sie gesagt, wie nennt man das hier? Das ist der äußere Fahrstand und zwar Backbordseite, linke Seite vom Schiff in Fahrtrichtung. Und kann man mit diesem Fahrstand alles fahren oder ist der irgendwie eingeschränkt verglichen mit dem, in Anführungszeichen, richtigen Fahrstand? Also er ist im Grunde ein bisschen abgespeckt. Man kann das Schiff definitiv genauso fahren wie drinnen auch. Man hat hier die Controller für die drei Maschinen. Das Ruder, Bugstrahlruder, hat die Wellenumdrehungsanzeigen, Ruderlagenanzeigen und Kommunikation kann man sicherlich hier mit abhören, aber die ganzen Hörer, die sind definitiv jetzt drin. Ne? Und die Karte, das Radar haben wir ja auch keins, aber das ist ja für den Einsatzzweck hier auch nicht nötig. Ja. Das dient ja zum Anlegen und Docken mit einem anderen Schiff vielleicht. Ja, das ist richtig, genau. Wir würden also jetzt von A nach B von drinnen fahren, eben auch mit den Seekarten, die wir da haben. Und wenn wir dann da sind, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wo wir sind. Dann wird alles von hier gemacht und darum können wir hier draußen auch auf Radar und Seekarte verzichten. Okay, genau, ja. Wir sind jetzt hier wieder in der Messe, der Vollständigkeit halber. Hier wird gerade Mittagessen produziert, wenn ich das richtig sehe, in der Küche. Ja, das ist fast richtig. Also in der Messe wird das nicht gemacht. An die Messe grenzt sich jetzt die Kombüse an und da steht jetzt ein Kollege und bereitet das Mittagessen für heute vor. Ne? Sind speziellen Koch, Kombüsen, Chef, Mensch hier oder macht es die Besatzung, wer halt gerade Lust hat und kochen kann? Ja, das wird eigentlich nicht so nach Lust und Laune gemacht. Einen festen Koch haben wir natürlich auch nicht. Das ist ein Kollege aus der Besatzung, der das eben auch gerne macht und der macht das dann eben entsprechend die eine Woche oder die zwei Wochen, die an Bord ist, für uns. Ne? Okay. Heißt aber, er ist nicht nur Koch. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie an Deck noch Hilfe oder Hände brauchen, dann geht er auch mit an Deck. Ne? Das ist ganz klar. Also es ist alles so ein bisschen, jeder kann fast alles. Ne? Okay. Mhm. Auffällig ist vielleicht, was wir vorhin auch gesehen schon haben, ist, dass selbst in der Messe, in Anführungszeichen im Freizeitraum, der Funk immer mitläuft. Ne? Ja. Der läuft im Grunde überall auf dem Schiff mit, ne? Also das ist überall zu hören. Ja. In den Kabinen, wo die Kollegen dann aber schlafen, die gerade in Anführungszeichen Nachtruhe haben, dann hoffentlich da nicht. Nee, das brauchen wir Gott sei Dank hier nicht, weil wie gesagt, wir gehen 24 Stunden Wache und nachts sitzt immer einer oben auf Brücke. Das heißt, da läuft der ganze Funkverkehr, da wird der Funkverkehr mitgehört und so gesehen brauchen wir dann in den Kammern auch keine Lautsprecher. Okay. Jetzt sind wir hier im Sportraum. Ja, Sportraum nicht. Also das ist hier unser SRR-Raum. Das ist jetzt der größte Raum hier auf dem Schiff und der ist einfach dafür so groß, falls wir wirklich mal viele Leute an Bord haben, die irgendwie von Schiffen abgeborgen werden müssen und an Land gebracht werden müssen, dann kann man die hier platzieren, versorgen, verarzten. Ne? Und wir haben da jetzt ein paar Sportgeräte aufgebaut, weil wir auch gerne mal ein bisschen Sport abends machen, ne? Und die sind auch mit wenigen Handgriffen dann zu demontieren, ne, und stören so gesehen auch nicht weiter. Ja. Und natürlich auch festgebunden. Auch festgebunden, ja. Was hier echt auffällt, ich habe es gerade schon gesagt, das Schiff ist ja jetzt 7 Jahre alt und echt gepflegt. Also wie gesagt, kürzlich an Bord dieses Frachters, das ist also kein Vergleich. Es fällt echt auf. Ja, ich meine sicher, das Schiff, das wird gepflegt, aber man muss natürlich auch überlegen, der Frachter, der verdient sein Geld, wenn er unterwegs ist. Der muss schnell abgefertigt werden, fährt raus, hat im Verhältnis natürlich ganz wenig Besatzung, die nur nicht immer mit Pinselchen da sitzen können und das Schiff instand halten. Und wir liegen also doch die meiste Zeit hier im Hafen, haben die Zeit für Reparatur und Instandsetzung. Und wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert oder kaputt ist, dann wird das auch sofort gemacht. Und darum denke ich mal, sehen unsere Schiffe auch generell so gut aus noch. Ne? Mhm, ja. Also jetzt generell unter uns ist das Mannschaftsdeck, da gehen wir jetzt nicht rein. Die Wohnungen. Die Wohnung, genau. Da sind jetzt 10 Kammern und das ist alles so konzipiert, dass jeder Kollege für die 14 Tage, die an Bord ist, auch seine eigene Kammer hat. Ne? Da sind zwar teilweise Kammern, wo zwei drin wohnen, aber wie gesagt, der eine ist dann da, der andere ist zu Hause und nachher wieder umgedreht. Ne? Kammer heißt dann wahrscheinlich vergleichbar mit einem Hotelzimmer. Also kleiner Schreibtisch, Bett und eine Nasszelle, oder? Ein Hotelzimmer würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach wie zu Hause. Ne? Alles ein bisschen komprimiert. Ne? Das ist ein kleiner Raum. Da ist, wie Sie schon sagten, da ist eine Koje drin. Zwischen zwei Kammern ist eine Nasszelle. Kann man sich dann teilen. Ne? Mit Dusche, Badewanne haben wir nicht. Ansonsten in den Kammern kleiner Schreibtisch, Sitzmöglichkeit, Radio, Fernseher und alles, was dazu gehört. Wir haben kürzlich ein Modell von so einem Frachteraufbau gesehen. Da hat der Kapitän eine richtige kleine Wohnung gehabt. Haben Sie da hier auch die etwas größere Kammer? Ja, da ist das ein bisschen exklusiver, würde ich sagen. Ich habe meine Kammer nur auch oben neben der Messe, neben dem Schiffsbüro. Aber die Kammer, die ist eher klein. Ist auch nicht so besonders schön gestrickt, ist ein bisschen langgezogen. Ne? Nur der einzige Unterschied zwischen mir und den Kollegen, die jetzt unten wohnen, ist einfach die, dass ich zwei Bullais habe. Bei mir kommt Tageslicht rein, bei den Kollegen nicht. Mhm. Ja, das sind jetzt unsere Rescue-Zonen. Das sind jetzt zwei umbaute Räume, Achtern am Schiff zu beiden Seiten, wo wir zwei Luken haben. Und wenn wir die Luken jetzt aufhaben, dann können wir also Schiffbrüchige fast direkt aus dem Wasser hier reinziehen. Wir haben jetzt also ein Level von ca. 20 cm von hier bis zur Wasseroberfläche. Und wenn die jetzt Leute im Wasser schwimmen, können wir die hier unter Umständen besser retten als über die Bordwand, die hohe. Ne? Und dieser Raum ist durch eine wasserdichte Tür abschließbar, sodass wenn hier im Wasser reinläuft, dass das nichts macht? Ja gut, wir haben oben eine wasserdichte Tür, aber das ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Es ist ein Raum und wenn jetzt hier Wasser reinläuft, würde das Wasser auch wieder rauslaufen. Ne? Also wie gesagt, wir haben einen kleinen Lukensill, alles was hier steht, läuft drüber wieder weg. Dann haben wir noch zwei Lenzer in den Ecken und da würde dann das Restwasser noch ablaufen. Ne? Okay, mhm. Hier hat es auch einen Poller, wo ich ein Seil festmachen kann? Ja, das ist kein Poller, das ist eine Winde, genau wie wir auch an Deck haben. Und die hat den Grund, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Rettungsinsel irgendwo schwimmen haben und wollen die zu uns ranziehen, dann würden wir versuchen, eine Leinenverbindung herzustellen. Und über diese kleine Winde würden wir die Leine tight holen und somit die Rettungsinsel direkt hier vor unsere Luken ziehen, um die Leute zu übernehmen. Okay, und die Winde das sieht irgendwie hydraulisch aus, oder? Ja, die ist hydraulisch befeuert, ja. Okay, das heißt, die wird irgendwo von den Maschinen halt eine Hydraulikpumpe angetrieben. Genau, ja, so ist das. So, jetzt sind wir ganz achtern bei unserem Tochterboot. Das Tochterboot ist so eine 9,50 Meter lange eigenständige Einheit mit einem 300 PS starken Motor. Ausgerüstet ist das Tochterboot mit allem, was wir auch auf dem Großen haben. Wir können Feuer löschen, wir können Wasser aus anderen Schiffen lenzen. Medizinisches Equipment ist an Bord und gefahren wird das Tochterboot bei uns in der Regel von drei Leuten. Also einer, der fährt und zwei Leute, die mitfahren, ein Maschinist und ein Rettungsmann. Und um das Tochterboot zu Wasser zu bringen, wird einfach die Heckklappe hinten gesenkt, dann wird vorne ein Haken ausgelöst, der Lashing wird gelöst und dann saust das Tochterboot durch die eigene Schwerkraft ins Wasser. Und der umgekehrte Weg ist eben, das Tochterboot fährt hinten wieder zwischen die zwei Rollen, die an der Klappe dran sind, fährt mit Vollgas dann in die Klappe rein, wird vorne wieder eingehakt und über eine Winde wieder an Bord gezogen und gelascht. Schon aber ein manueller Vorgang, das Einhängen und quasi das Einhängen des Windenseils an das Beiboot, Tochterboot. Also das ist hier bei uns, wird das manuell gemacht, ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass auch eine automatische Beiboot- oder Tochterboot-Einholanlage gäbe. Das ist richtig. Auf kleineren Schiffen hat man praktisch zwei Systeme. Einmal das manuelle und einmal eben auch, dass das alles automatisch geht. Das Tochterboot kommt rein, hakt sich selber fest, wird automatisch hochgezogen. Aber das ist eine Sache, die bei uns leider nicht funktioniert. Auch bedingt durch die Größe und die Schwere des Tochterbootes. Ah ja, okay. Mhm. Und das heißt also, ich habe Sie richtig verstanden, dass es durchaus üblich ist oder nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel, dass das Tochterboot zum Einsatz kommt, weil man da einfach auch sozusagen präziser an ein möglicherweise kleines, an einen kleinen Kunden ranfahren kann. Ja, absolut. Ne? Also das Tochterboot wird meistens sogar noch öfter zum Einsatz gebracht wie das große Schiff selber. Ne? Wenn wir jetzt irgendwelche Fahrzeuge haben, die Probleme haben, dann nehmen wir meistens das Tochterboot. Da kann man präziser mit ranfahren, ist manövrierfähiger, als wenn man das alles mit dem Großen macht und meistens wird das kleine Tochterboot dann genutzt, ja. Fahren Sie dann mit dem kleinen Boot von hier aus, von Helgoland aus, direkt los oder schon mit dem Großen erstmal in die Nähe und dann? Also das kommt immer ein bisschen drauf an, wo jetzt ein Notfall ist. Wenn das hier direkt im Nahbereich ist, dann würde ich das Tochterboot von hier alleine losschicken und wenn das jetzt 20, 30 Meilen entfernt wäre, dann würde ich mit dem Großen hinfahren, das Tochterboot dann aussetzen. Dann macht das Tochterboot den Weg eben alleine wieder nach Hause und ich begleite da. Ne? Okay, wie schnell ist das Tochterboot? Das ist in 2 Minuten ist das im Wasser. Nee, ich meine die okay, gut. So von der Geschwindigkeit, von der Geschwindigkeit her, ja. Von der Geschwindigkeit her sind das so 16, 17 Knoten, was das Tochterboot eigenständig laufen kann. Und das ist, was die Seetüchtigkeit und die Wellenhöhe, die Windstärken angeht, genauso widerstandsfähig wie der Große? Ja, absolut. Das kann bei jedem Wetter agieren. Okay, da wird's einem, da muss man dann aber schon echt seefest sein, oder? Das ist von Vorteil, ja. Ja, jetzt sind wir hier im Tochterboot drin. Hier auf der Steuerbordseite ist dann der Fahrstand. Hier ist das Ruderrad auch ein bisschen größer. Der Gashebel auf der anderen Seite und eben auch wieder einen kleinen Plotter, Radar und Kommunikation um uns herum. Alles, was man braucht. Das heißt, das hat jetzt auch nur eine Schraube und also traditionell. Genau, eine Schraube. Und ausklinken tut dann der auf dem Tochterboot und nicht der auf dem Mutterschiff? Also das machen wir in der Regel, dass das derjenige hier auf dem Kreuzer selber macht. Wir haben hier draußen aber auch so eine Schnellauslösung, das heißt ein Knopfdruck auch von der Besatzung des Tochterbootes und es würde rausrauschen. Dient das Tochterboot dann sozusagen auch als Rettungsboot für den Seenotkreuzer? Es kann ja mal sein, dass der irgendein Problem hat im allerschlimmsten Fall. Ja, rein theoretisch natürlich schon, nicht? Aber haben wir noch nie gehabt und wollen wir auch nicht. Nicht? Aber klar. Sicherlich ist ein großes Schiff. Jedes Schiff muss auch Rettungsmöglichkeiten haben. Wir haben auch Rettungsinseln. Aber wenn es sein müsste, würde man natürlich auch das Tochterboot nehmen, klar. Ja. Hier auf der Winde, nicht? Also das ist jetzt die Schleppleine vom Tochterboot. Die ist, glaube ich, so um die 120 Meter lang. Hat mehrere Augen, dass man die Länge auch ein bisschen begrenzen kann. Ist hier hinten in der Plicht, also hinter dem Fahrstand auf einer Trommel aufgetrommelt und von hier würde dann die Verbindung zu irgendwelchen Havaristen gemacht werden. Das ist aber keine Winde, sondern einfach nur ein Seil. Das ist jetzt nur die Leine, die auf einer ganz normalen Trommel ist und die würde man praktisch manuell bewegen. Ne? Okay, ja. Und was kann man mit dem Tochterboot sinnvoll schleppen? Wie schwer darf das maximal sein? Oh, also das... Gibt es ein Beispiel? Also irgend so eine 3-Meter-Jolle, klar, mit Sicherheit. Ja. Ich sag mal, schleppen ist überhaupt kein Problem. Die Yachten, also die normalen Kunden, die wir so haben, da reicht das absolut aus. Fischkutter kann man auch schleppen. Kleine Kymos kann man sicherlich auch ein bisschen bewegen, ein bisschen schleppen. Wenn der Seegang nachher ein bisschen zunimmt, wird das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und wenn man große Fahrzeuge im Hafen hat, die dann vernünftig mit so einem Tochterboot zu manövrieren und an die Pier zu bringen, das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Also da muss man schon gucken, wie ist der Wind, wie kann ich den Wind benutzen oder man nimmt noch ein zweites kleines Fahrzeug oder man nimmt von Haus aus, wenn es größere Fahrzeuge sind, den großen, das Mutterschiff. Also, ne? Gibt es auch Fälle, wo Sie quasi mit dem großen, in Anführungszeichen, die Hauptlast tragen und das Schiff schleppen und dann mit dem Tochterboot einfach noch so wie beim Hafenschlepper beim Manövrieren ein bisschen einparken helfen? Ich meine, ja, das kann auch schon mal vorkommen. Das Mutterschiff, das ist ja nur von den Manövriereigenschaften wirklich exzellent mit 3 Maschinen und Bugstrahl. Und wenn das wirklich so sein sollte und es wird doch ein bisschen eng oder die Anlagen im Hafen sind begrenzt, dann könnte man das Tochterboot zu Wasser lassen und als Heckschlepper fungieren lassen. Ne? Genau, ja. Und dann irgendwie ein Fahrzeug in die Pier zu bringen. Mhm. Ja, jetzt hier vor Helgoland sehen wir jetzt die Oceanic. Das ist ein Notfallschlepper, in den 60er Jahren gebaut worden. Mit einem Fahrzeug, glaube ich, von 165 Tonnen. Und der ist jetzt dafür da, wenn große Frachtschiffe Probleme haben oder Motorschaden haben, die dann einzuschleppen. Okay. Das heißt, das wäre dann eben auch genauso ein Kollege, mit dem Sie dann gegebenenfalls auch kooperieren würden, wenn das eben Sinn machen täte. Unter Umständen ja, sicher. Ich meine, wenn das jetzt so ein 300 Meter langer Tanker ist, da sind wir natürlich ein bisschen klein für und für solche Fälle sind eben diese Art von Schiffen dann konzipiert. Wer betreibt die dann? Ja, also der gehört jetzt zur Reederei Buxier aus Hamburg und die Hand da drauf hat jetzt eigentlich die Bundesregierung. Die ist dafür zuständig, dass es Notfallschlepper gibt und dieses Schiff ist eigentlich einfach jetzt von der Bundesregierung angechartert. Okay. Mhm. Ja, mein Name ist Armin Wernick, bin 43 Jahre alt und wie gesagt Maschinist hier auf der Hermann-Mahr-Wede und ganz nebenbei auch immer aushilfsweise Rettungssanitäter. Wenn unsere regulären Rettungssanitäter und Assistenten mal nicht an Bord sind, dann habe ich auch die Ehre, hier im Hospital fahren zu dürfen. Okay, dann werfen wir vielleicht einfach mal einen Blick da drauf. Ja, gerne. Kommen Sie rein. Jupp. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Art von medizinischen in Anführungszeichen Notfällen hier versorgt werden können? Also wir erfahren hier die gesamte Bandbreite, die auch die Landrettungsdienste kennen. Krankentransporte hier von der Insel, vom Inselkrankenhaus aus Festland, Patienten, die also hier nicht versorgt werden können und nicht so langfristig ausreichend versorgt werden können, dass sie in eine größere Klinik müssen. Oder aber auch Notfälle auf See. Und da gibt es alles vom gequetschten Finger bis zum Herzinfarkt, bis zur Wiederbelebung, schwere Arbeitsunfälle, ist hier halt alles möglich. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen wie so einen klassischen VW oder Mercedes-Rettungswagen, der vom Roten Kreuz an Land rumfährt. Ganz genau, mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier in diesem Hospital 3 Patienten versorgen können. An den Landrettungsdiensten, die können in der Regel nur einen Patienten liegend transportieren, versorgen. Wir können hier im Hospital 3 Patienten versorgen und außen im SAR-Deck noch 6 weitere Patienten. SAR-Deck heißt? Das ist hier der große Mehrzweckraum, der vorhin schon mal vorgestellt wurde vom Vormann. Dort haben wir auch die Möglichkeit, 6 liegend Patienten weiter zu versorgen. Okay. Wir haben jetzt noch nie uns einen Krankenwagen angeguckt und wir haben jetzt natürlich auf der anderen Seite sicherlich auch nicht die Zeit, hier in die absoluten Details zu gehen, was hier so möglich ist. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein paar Beispiele nennen, was das medizinische Equipment hier angeht, was man hier mit Patienten sinnvoll machen kann. Also wir können alles das machen, was ein Landrettungsdienst auch kann. Wir haben hier halt ein EKG-Defibrillatoreinheit, wir haben Sauerstoffbeatmungsgeräte, wir haben die Möglichkeit per Datenfernübertragung an das Medico in Cuxhaven, also das ist die medizinische Seeberatungsstelle, Daten zu übermitteln, dort einen Arzt zu konsultieren, auch wenn wir alleine auf See sind, ohne Arzt uns medizinischen Rat zu holen. Wie gesagt, Sauerstoffbeatmungseinheit, hier mit der Besonderheit, was die Landrettungsdienste nicht haben, auch die Atemluft vorzuwärmen. Also wenn wir Patienten aus dem Wasser ziehen, die unterkühlt sind, können wir denen hier auch vorgewärmte Atemluft anbieten. Bis auf das Thema mit der Atemluft sind Sie wahrscheinlich auch sonst besonders ausgerüstet für das Thema Unterkühlung, oder? Weil das ja bei Leuten, die im Wasser waren, wahrscheinlich oft ein Problem ist. Nein, wir besonders ausgerüstet nicht. Da sind die Landrettungsdienste genauso ausgerüstet, weil auch bei denen das immer wieder ein Thema ist. Also auch die haben Patienten, die unterkühlt sind, denn eher im Landbereich, Obdachlose, wie auch immer, die dann in Parks rumliegen im Winter und solche, da ist das auch regelmäßig ein Thema. Insofern sind wir da genauso ausgerüstet. Vielleicht haben wir einfach in der Masse mehr Equipment an Bord, weil wir unter Umständen ja auch viele Menschen aus dem Wasser ziehen müssen. Aber von der Grundausrüstung ist das genau das Gleiche. Okay. Werden Sie auch zu Fällen von Seekrankheit gerufen, wo die Leute nicht wissen, dass das Seekrankheit ist? Ja, die Leute wissen schon, dass das Seekrankheit ist. Also auch das kommt vor, ja natürlich. Also auch wenn wir oftmals in der Sportschifffahrt, wenn wir dann draußen auf See sind und eine Yacht reinholen, auch da haben wir immer wieder Fälle, auch einzelne Fälle an Bord von Seekrankheit, die versorgt werden müssen. Können Sie dann Ihr Equipment hier in gewissen Grenzen auch sozusagen verpacken und an Bord von anderen Schiffen mitnehmen? Ich kann mir vorstellen, dass man ja nicht immer die Verletzten aus dem Wasser zieht, sondern vielleicht einfach mal einen anderen Fuß gebrochen hat und auf einem anderen Schiff liegt und man will den ja erstmal vielleicht dort erst versorgen, bevor man hierher transportiert. Ja, also da geht es uns genau wie den Landrettungsdiensten auch. Wir haben unser Equipment im großen Teil in Rucksäcken gelagert, die wir mitnehmen können. Wir brauchen da gar nicht was zusammenzupacken, sondern wir greifen uns hier wie der Rettungsdienst an Land auch unseren Rucksack und gehen dann an Bord. Nehmen unser EKG mit, unser Beatmungsgerät mit. Haben hier aber auch die Möglichkeit, das ist die Erweiterung zum Landrettungsdienst, auch ein Großunfallset, um also auch 40 Patienten am Stück versorgen zu können. Auch große Rucksäcke, wo ganz viel Material drin ist. Haben es hier in letzter Zeit auch genutzt. Wir haben hier auf der Düne vor, ich weiß nicht, 2 Monaten ungefähr ein Tornado gehabt oder ein Downburst, wie das so heißt. Also Tornado im Sinne von Wind, nicht im Sinne von Flugzeug. Richtig, genau, im Sinne von Wind mit vielen Verletzten. Wir haben 11 Verletzte zu versorgen gehabt. Es hieß zwischendurch, dass das waren 100 oder 200 Verletzte. Wir sind damit an die ersten Einsatzkräfte gewesen und haben da also auch Equipment gehabt, um da eine große Masse von Patienten zu versorgen. Das heißt aber auch, dass, also Sie haben es vorhin schon gesagt, dass Sie eigentlich Maschinist sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass hier an Bord 3-4 Leute gibt, die zumindest rudimentäre Notarzt, Sanitäter, Assistent Erfahrungen und Ausbildung haben. Ja, also Notarzt nicht. Wir haben das Glück, hier auf der Insel auf die örtlichen Notärzte zurückgreifen zu können, wenn sie da sind, dass sie mit uns mitfahren, wenn wir raus müssen. Aber ansonsten ist es hier so, dass immer ein Rettungssanitäter oder Assistent an Bord ist. Das kann, wie in meinem Fall, auch zufällig mal jemand sein, der in Doppelfunktion hier ist als Maschinist. Wir haben aber auch Kräfte, die halt nur in Anführungsstrichen keine seemännische Ausbildung als solches haben, sondern Rettungssanitäter oder Assistent sind. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie da was zu sagen können, aber wenn wir jetzt auf der Rückfahrt heute Nachmittag kentern und im Wasser landen, gestern habe ich gehört, die Nordsee hat gerade 15 Grad, wie lange würden wir da drinnen überleben? Das kommt auf Ihre persönliche Konstitution an. Also in 15 Grad kann man schon 20 Minuten, eine halbe Stunde oder auch eine Stunde überleben. Das kommt ganz darauf an, wie Ihre körperliche Verfassung ist, wie Sie mental drauf sind. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also es gibt immer wieder so Richtwerte, die aber auch ständig unter oder auch weit überschritten werden. Aber das heißt ja eigentlich schon, wenn jetzt das Schiff kentert, in 20 Minuten sind Sie nicht da, ganz offensichtlich. Da ist dann schon wichtig, dass noch ein Stück vom Schiff über dem Wasser bleibt, an dem man sich festhalten kann, bevor man dann sozusagen ins Wasser muss. Mit anderen Worten, wenn die Leute mal im Wasser sind, dann wird es schon schnell ernst. Dann wird es schnell ernst. Wenn Sie mit so einem Fährschiff unterwegs sind hier, mit den Fahrgastschiffen, da sind aber auch Rettungsmittel an Bord. Also wir gehen davon aus, wir finden Sie in der Rettungsinsel. Sie haben zumindest eine Rettungsweste an, die Sie über Wasser hält. Und dann sind die Überlebenschancen schon deutlich besser. Na, also wir gehen jetzt davon aus, Überleben im Wasser wäre dann jetzt nur, Sie springen da ohne Rettungsweste, ohne alles rein, so wie Sie sind in Ihrer Jeans, im T-Shirt und so weiter, dann sieht es relativ schlecht für Sie aus. Gut, vielen Dank. Ja, dafür nicht, gern. Mein Name ist Steffen Schmeißer, Jahrgang 63 und komme aus Rostock. Und sind hier der Maschinist, oder? Ja, der dritte Maschinist an Bord. Okay, und wir sind jetzt hier im Leitstand? MKR. Heißt? Maschinenkontrollraum. Ah, okay. Und vielleicht diskutieren wir zuerst kurz die Maschine und dann den Kontrollraum, oder? Wie Sie möchten. Also was wir wissen, ist, dass Sie drei Maschinen an Bord haben. Zeige ich Ihnen mal gleich. Genau. Die sind gut verpackt. Der Maschinenraum gliedert sich in zwei Maschinenräume. Das heißt Maschinenraum 1 und 2. Und beide können autark voneinander arbeiten. Das heißt, wenn wir einen sogar verlieren durch Feuer oder durch Wasser, kann der andere alles noch machen, was wir brauchen an Bord. Strom, Fahrt und alles Mögliche. Hier sind im Prinzip die beiden Seitenmaschinen, jeweils 12 Zylindermotoren von MTU mit einer Leistung von knapp 3000 PS. Jeder. Okay, und Seitenmaschinen heißt dann eben auch, die haben ihre eigene Schraube, ihre eigene Welle und sind, was das System angeht, komplett autark. Alle drei Motoren haben ihre eigene Welle, eigene Schraube und eigenes Ruderblatt. Und die beiden Seitenmaschinen haben zusätzlich noch eine Hydraulikpumpe angekuppelt, die ist hier vorne, die graue, wo wir Bugstrahlruder und sowas mit anbauen und okay. Wellengeneratoren betreiben. Deswegen im Maschinenraum 1 sind zwei Wellengeneratoren, die getrieben werden von den beiden Seitenmaschinen, um unseren Strom zu versorgen, den wir brauchen. Okay, wir waren vor nicht allzu langer Zeit auf der Fregatte Hamburg und die haben ja sowieso eine Turbine und eben Diesel. Und haben dann eben aber auch separate Zusatzmaschinen für die in Anführungszeichen Lichtmaschine. Und hier ist es eben kombiniert. Es ist in dem Falle Maschinenraum 1 kombiniert über den Wellengang. Wir haben hinten noch zwei Dieselmotoren stehen, die nur für Strom auch da sind. Die zeige ich dann auch gleich. Okay, alles klar. Im Brandfalle bzw. Wassereinbruch kann hier abgeschottet werden. Hier ist eine Schottwand und das Wasser ist so berechnet, dass das Wasser nicht hier rübersteigen kann über diese Feuerklappen. Die fahren bei Feuer natürlich zu. Dann ist das autark für sich jeder Maschinenraum. Was heißt das Wasser berechnet? Wieso kann das nicht höher steigen? Weil das Auftrieb von den anderen Zellen, die nicht beschädigt sind, so weit reicht, dass er hier nicht drüber schwappen kann. Okay, alles klar. Okay, jetzt sind wir hier im zweiten Maschinenraum und da sitzt jetzt die dritte Maschine. So. Das ist die dritte Maschine, das ist die Mittelmaschine. Das ist ein 16-Zylinder von MTU, baugleich wie die anderen, nur dass er eben ein bisschen mehr PS hat, ungefähr fast 4000 PS. Okay, und der ist auch, also andersrum, jeder dieser Motoren ist im Prinzip in der Lage, alleine das Schiff zu fahren oder voranzubringen. Langsamer halt dann, aber vom Prinzip her. Ja, jeder, wir können, egal mit welcher Maschine, können wir einzeln fahren. Im Normalfall, wenn wir unsere Ablösefahrten machen nach Cuxhaven, fahren wir entweder mit den beiden Seitenmaschinen oder eben nur mit der Mittelmaschine. Um alle mal zu bewegen. Um alle mal zu bewegen, dass sie alle mal auf Stunden kommen. Weil so viele Stunden haben wir ja nicht hier, dass wir sagen können. Es ist zu viel. Ja. Eine Menge hier, ne? Eine Klimaanlage. Ja. Vielleicht noch da drei Takte dazu, einfach die verschiedenen Systeme. Die Klimaanlage im Prinzip, das ganze Schiff, den Aufbauten haben wir vorne an der Tür gesehen, die muss auch immer geschlossen bleiben. Ab dann ist das ganze Schiff klimatisiert. Das heißt, im Sommer, wir gehen nicht so, wir ölen nicht so doll. Es ist immer angenehme Kühle. Man kann vernünftig schlafen und das ist eben der Vorteil. Jetzt werden wir sie außer Betrieb nehmen, weil die Außentemperaturen eben nicht mehr dementsprechend sind, dass wir eine Klimaanlage brauchen. Ja. Ein Getriebe gibt es hier auch oder gehen die Maschinen direkt auf die Welle? Also wir haben auf den beiden Seitenmaschinen haben wir jeweils ein Getriebe, das sind diese hier. Das ist das Getriebe, drüben auf der anderen Seite. Zwischen dem Getriebe und der Maschine ist bei den Seitenmaschinen noch ein Twin-Disc, geschaltet. Das ist wie eine Art Rutschkupplung, damit die Kräfte von der Maschine, die läuft ja mit 2100 Umdrehungen bei Vollpower, dass das nicht so doll auf das Getriebe schlägt oder auf die Welle, im Prinzip als Schutzfunktion. Baut sich ein Öldruck auf und greift dann langsam ineinander, gibt dann ins Getriebe rein. Die Getriebe sind schaltbar, drei Gänge im Prinzip, ein Rückwärtsgang, zwei Vorwärtsgänge. Wenn man es so vom Auto her spricht, die zwei Vorwärtsgänge, einer ist untersetzt, je nachdem, ob wir schnell fahren sollen oder ob wir Last schleppen. Wir haben ja auch oben den großen Schlepphaken. Wenn wir eine Last schleppen, wird ein anderes Getriebe Untersetzung gefahren, damit, weil da braucht man nicht so viel Umdrehung, dann kühlen wir nur das Wasser auf, sondern es wird langsam und eben auf Kraft gearbeitet. Die Tatsache, dass es hier mehrere Maschinen gibt und die auch mehr oder weniger autonom betreibbar sind, ist das üblich bei Schiffen oder ist das eben was, was man speziell für die in Anführungszeichen Überlebensfähigkeit des Kreuzers sich ausgedacht hat, weil der eben ja doch so robust sein sollte, dass der nicht gleich neben dem zu rettenden Schiff mit untergeht oder dann eben nicht mehr fahren kann wegen kaputten Maschinen? Also im Normalfall ist es so, dass eine Maschine ja reichen würde. Wir wollen ja Speed erreichen mit unseren 25 Knoten. Dazu brauchen wir alle drei Maschinen. Aber bei normalen Fahrten, bei einer Suchfahrt oder wenn ich im Suchgebiet bin, brauche ich nicht mehr alle drei Maschinen laufen haben. So schalte ich das im Prinzip dann eine ab oder zwei ab, fahre mit der einen auf Kraftstoffersparnis. Okay. Alle drei sind wirklich nur dazu da, um ein bisschen mit Power durch die Nordsee zu fliegen. Und eben auch als Redundanz, wenn da eine Maschine im Raum voll läuft, das andere geht noch. Ja, das ist eben dadurch geschuldet, dass wir eben getrennt haben, die beiden Sachen, und in jedem Maschinenraum alles da haben, Lenzpumpen, Kompressoren und Luftflaschen, sodass wir mit einem immer noch nach Hause kommen. Ja, was hier auch wieder auffällt, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist hier alles sehr, sehr, sehr schön gepflegt und geputzt alles, das ist schon echt auffällig. Ja, ich sag mal, am sauberen Arbeitsplatz geht man gerne hin und kann arbeiten und wir haben auch die Zeit. Also wir sind ja nicht in der Kaufverteilschifffahrt, dass das Schiff Geld verdienen muss. Und da bleibt manches eben auf der Strecke und deswegen, wir haben auch die Zeit. Wir haben ja nicht permanent Einsätze und bevor uns die Langeweile plagt, wird eben geputzt und sauber gemacht. Ja. Im regulären Betrieb, ist dann hier jemand drin im Maschinenraum? Ist das überhaupt, oder ist das zu laut oder wie stellt man sich das vor? Also im regulären Betrieb ist einer im Maschinenkontrollraum, überwacht die Geräte und macht alle halbe Stunde einen Rundgang in der Maschine mit Ohrenschützer. Okay. So, jetzt sind wir hier im Maschinenkontrollraum. Das sieht aus wie so ein typischer Industrieleitstand. Ja, nichts anderes ist es. Von hier aus wird im Prinzip die Motoren überwacht, geschaltet und die Stromversorgung sichergestellt. Wir haben hier die Schalttafeln für die beiden Wellengeneratoren und für die beiden Dieselmotoren. Kann hier umgeschaltet werden bzw. zugeschaltet werden, wenn ein Generator nicht ausreicht, um die Stromversorgung sicherzustellen des Schiffes. Oder springt bzw. springt auch automatisch rein. Sind es dann Verstellpropeller oder sind die fix? Nein, das ist ein Festpropeller. Es wird nur über die Drehzahl geregelt. Wir tun im Prinzip die Maschinen bei Volllast, bei 2100 Umdrehungen laufen die. Auf die Welle kommen dann 600 noch was, 620 Umdrehungen. Das wird natürlich im Getriebe umgesetzt. Okay. Die Maschinenparameter, die Maschinenüberwachung, muss man da tatsächlich hier unten sein oder kann man das auch von der Brücke aus machen? Würde ja möglicherweise Personal sparen. Ja, also bei uns im Fall ist es so, wenn wir eine Suche haben, sind wir alle oben auf der Brücke, alle Ausschau halten und haben auf der Brücke auch einen Maschinistenplatz, wo wir im Prinzip die Parameter von der Maschine ablesen können und wo auch Alarme auflaufen können. Und wenn eben ein schwieriger Alarm ist, der nicht zu beheben ist, dann muss eben einer runtergehen. Aber im Normalfall sind wir alle oben dann. Ich glaube zu wissen, dass bei der Feuerwehr, zumindest im Winter, die Dieselmotoren vorgewärmt sind oder vorgeglüht, Dauervorglüht, Zustand, keine Ahnung. Ist das hier auch so, dass sie dann schnell starten können sozusagen? Ja, das ist bei uns genauso. Wir wärmen vor mit einer Heizung normalen und das Kühlwasser wird immer auf 40, 45 Grad gehalten, sodass wir, wenn wir ablegen müssen, sofort eine AK-Fahrt gehen können, ohne eine Warmfahrphase zu haben. Achso, sonst müsste man, um den Motor zu schonen, erstmal langsamer fahren? Ja, da müsste erstmal sich richtig durchwärmen, der Motor, bis alle Teile sich ausgedehnt haben und das dauert ein bisschen länger. Wie kann man sich diese Heizung vorstellen? Wie bei Ihnen zu Hause, in den normalen Heizkörper. Also wir haben oben eine Heizung, eine Ölheizung, wie ein Brenner, die Sie auch hängen haben. Wir haben zwar keinen Ölradiator jetzt in der Maschine, sondern sind ein Wärmetauscher drin, wo das Kühlwasser aufgewärmt wird. Das heiße Wasser von der Heizung rein, geht in diesen Wärmetauscher. Hier unten, das sind die beiden Heizungsleitungen und das ist schon das Kühlwasser hier. Okay. Und das ist in der Maschine und verteilt sich im Prinzip dann automatisch und durch eine kleine Pumpe. Und so sind die Maschinen immer schön auf 45 Grad, Sommer wie Winter. Okay, das heißt also, durch das Kühlwasser, das durch die Maschine fließt, dieses Kühlwasser wird vorgewärmt und dadurch wird auch die Maschine gewärmt. Hier steht nicht ein Heizkörper neben dem Motor. Nein, das ist so, wie Sie es eben beschrieben haben. Sie wird durchs Kühlwasser im Prinzip komplett durchgewärmt. Alles klar, ja. Als wir beim MTC waren, hat uns unser Gastgeber Herr Kuhlmann erzählt, dass üblicherweise bei großen, also die Zylinder waren so 2 Meter hoch und zweimal so breit wie mein Bauch, da hat er uns erzählt, dass bei großen Schiffen eben vor allem 2-Takter zum Einsatz kommen. Hier nicht? Nein, das sind 4-Takt-Motoren und wie gesagt, 2-Takt-Motoren sind Langsamläufer. Es gibt 3 verschiedene. Es gibt Langsamläufer, Mittelläufer und Schnellläufer. Wir haben Schnellläufer, sind 4-Takt-Motoren, die im Prinzip wie ein Nähmaschinenmotor bei 2000 noch was Umdrehungen sind. Die Langsamläufer, die gehen so bei 300 bis 300 Umdrehungen. 180 bis 300 Umdrehungen. Und kann man da sagen, je größer der Motor, je massiver die Leistung, desto eher ist ein Langsamläufer? Oder sind die Schnellläufer agiler? Oder warum gibt es hier einen Schnellläufer? Kann man das sagen? Oder ist das halt einfach so eine Entscheidung? Nein, das ist einmal platzsparender bei den kleinen 4-Takt-Motoren. Und man nimmt 2-Takt-Motoren bei den großen Schiffen, weil sie im Prinzip auch kostengünstiger sind. Wir verbrauchen hier bei Volllast 1700 Liter Diesel, rein in Dieselkraftstoff, in der Stunde. Und bei so einem Schnellläufer, der nimmt schwefligeres, haltiges Öl, also minderwertiges Öl. Bei einem Langsamläufer. Beim Langsamläufer, beim 2-Takt, bei den großen Schiffen. Der ist sehr schwefelhaltig, ist nicht so teuer und dann braucht er nicht ganz so viel dann. Das heißt, Sie tanken hier auch Diesel oder Heizöl und nicht so dieses, in Anführungszeichen, Low-Quality-Schwerölzeug, was dann auch erst auf dem Schiff gereinigt werden muss? Nein, wir haben hier reinen Dieselkraftstoff, der ein bisschen eingefärbt ist, weil wir im Prinzip steuerfrei tanken dürfen. Und es ist eigentlich dasselbe, was Sie zu Hause in der Heizung verwenden oder im Dieselmotor. Okay. Okay, denke, damit sind wir mit der Maschine soweit durch. Vielen Dank. Ja, bitteschön und gute Heimfahrt heute. Danke. Gut, wir sind jetzt ja mehr oder weniger durch und sind jetzt gerade nochmal mit dem Herrn Rabe hier bei der Winde. Und das ist halt eine Seilwinde, da fallen mir eigentlich 2 Fragen dazu ein. Zum einen, ist das ein Stahlseil oder ein Tau? Das ist eine ganz normale Leine, 333 Meter. Und die nutzen wir, wenn wir jetzt größere Fahrzeuge schleppen wollen. Ne? Also, sag ich mal, große Yachten oder Fischkutter. Ne? Aber so ein Tanker oder so geht nicht. Das wird schwierig. Ich meine, den kann man vielleicht ein bisschen halten, wenn wenig Wind ist. Bei Schwerwetter eher nicht. Ne? Okay, da wären dann eben genau diese Rettungsschlepper, von denen wir vorher geredet haben, kämen dann da zum Einsatz. Genau, genau. Also generell ist unsere Schleppwinde eigentlich dafür konzipiert, dass wir auch mal einen Fischkutter oder vielleicht ein kleines Kümo schleppen können. Für schlechtere Bedingungen haben wir auch noch eine große Schleppleine unten in der Last. Die ist 220 Meter. Das ist dann schon eher was für so ein großes Fahrzeug. Aber vom Prinzip her sind das natürlich dann auch eher die Aufgaben für die Notfallschlepper hier in der deutschen Bucht. Okay, Kümo Küstenmotorschiff, oder? Richtig, genau. Okay. So, das war's für diese Episode. Leider haben wir auf dem Schiff irgendwie vergessen, noch ein schönes Ende mit Dankesagen aufzunehmen. Das holen wir jetzt nach. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Mitmachen bei Jörg Rabe und seinen Kollegen auf der Hermann Marwede. Wir bedanken uns auch bei Antke Rehms von den Seenotrettern, die uns geholfen hat, das Ganze einzufädeln. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass die DGZRS tatsächlich spendenfinanziert ist. Und wer sich nach dieser Episode bemüßigt fühlt, da zu spenden, sei natürlich herzlich eingeladen. Auf der Webseite unter dgzrs.de gibt es da die nötigen Details dafür. Wer entsprechend viel spendet, bekommt auch einen Seenotrettungskreuzer mit seinem Namen. Sind große und kleine im Bau. Ja, danke fürs Zuhören wie üblich. Die Musik in dieser Episode von Ann Davis und Alison Crow vom PodSafe Music Network. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I still hold secrets I thought that was over. But they're still with me. Yeah, they're still there. And I've walked backwards and fallen down so many times. It seems like the attracted to me, but I can't see, and I can't be, but I still don't know why.